Der Bauernkrieg. Deutschlands großer Volksaufstand. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont. Suezkanal. Heikles Nadelöhr. Vor 2500 Jahren verkehrten bereits Schiffe zwischen Mittelmeer und Rotem Meer. Mitte des 19. Jahrhunderts gelingte endlich der Bau des Suezkanals als dauerhafter Handelsweg. Doch der ist immer wieder gefährdet, wie nicht nur die aktuelle Havarie gezeigt hat. Von Franz Metzger. Es war eine ungleiche Begegnung, wie es die Luftaufnahmen zeigen. Da die Ever Given, ein Monstrum von einem Schiff 400 Meter lang, 60 Meter breit, Kapazität bis zu 20.000 Container, und dort der grüne Streifen des Suezkanal, gerade 280 Meter breit auf Höhe des Wasserspiegels. Unten sind es nur noch 195 Meter. Es braucht also nur ein kleines Drehen am Ruder, um den Riesen auf den sandigen Grund zu setzen und die Weltwirtschaft an den Rand des Infarkts zu bringen. Der Schaden summierte sich auf 400 Millionen Dollar pro Stunde. Die Ursache der Havarie sind Gegenstand einer Untersuchung. Dass der Kapitän eine lockere Hand am Steuerruder pflegt, hat er vor der Einfahrt in den Kanal gezeigt, indem er die Warteschleife vor Suez in Form männlicher Genitalien absolvierte. An was er gedacht haben mag, als er die Ever Given stranden ließ? Jedenfalls gab es tagelang kein Durchkommen mehr im Suezkanal und in kürzester Zeit stauten sich Hunderte von Schiffen vor den Einfahrten. Geht doch ein nicht unerheblicher Teil des Welthandels durch dieses Nadelöhr zwischen Mittelmeer und Rotem Meer. Im Jahr 2020 waren es 1,17 Milliarden Tonnen auf über 18.000 Schiffspassagen. Das Nadelöhr ist einer Laune der Tektonik zu verdanken, die Afrika und Eurasien mit einem Festlandstreifen von gerade 143 Kilometern Breite verbindet. Diese global-geografische Mini-Barriere trennt Rotes Meer und Indischen Ozean von Mittelmeer und Atlantik, zwei der großen Kultur- und Wirtschaftsräume. Kein Wunder, dass schon die alten Ägypter nach Wegen suchten, dieses Hindernis zu überwinden. Einen Teil der Landenge nimmt eine Seenplatte ein, sodass der eigentliche Kanalbau deutlich verkürzt wurde. Dennoch scheinen die in Großprojekten erfahrenen Pharaonen an dieser Aufgabe gescheitert zu sein. Oder war es strategische Zurückhaltung? Die erste gesicherte schiffbare Verbindung von Mittel- und Rotem Meer geht jedenfalls auf Darius den Ersten zurück, ab 522 vor Christus König von Persien und Eroberer Ägyptens. Unter Ptolemäern und Römern blieben mehrere Kanalvarianten in Gebrauch, die eine Verbindung zwischen dem östlichen Nilarm und dem Roten Meer herstellten. Der große Warentausch zwischen Ost und West fand allerdings nie statt, zumal die Kanalstrecken immer rasch versandeten. Am meisten genutzt wurden sie in muslimischer Zeit noch von Mekka-Pilgern. Ironischerweise wurde die Landenge erst wieder interessant, als sie schon obsolet geworden war, nachdem die Portugiesen den Seeweg rund um Afrika geöffnet hatten. Ihnen folgten Spanier, Holländer, Engländer, Franzosen und Briten, die sich immer größere Teile Asiens unterwarfen und in ihr globales Handelssystem einbanden. Der Austausch zwischen Mutterland und Kolonien, aber auch mit Handelspartnern wie China und Japan, ließ den Schiffverkehr ums Kap der Guten Hoffnung gewaltig anschwellen. So konnte es nicht ausbleiben, dass sich mancher Kaufmann und Politiker beim Blick auf den Globus fragte, wie viel Zeit, wie viele Seemeilen und Risiken man einsparen würde, wenn es einen Weg durch den Isthmus von Suez gäbe. Findige Köpfe, darunter auch der deutsche Universalgelehrte Leibniz, entwarfen immer wieder Pläne und Memoranden für einen Kanal, die sie den Landesherren, den Osmanen, vorlegten. Ohne Erfolg. Hauptblockierer waren die Briten. Gewiss, auch deren Verbindung nach Indien, dem Juwel der Krone, würde erheblich verkürzt. Aber das galt dann auch für alle Konkurrenten, und die Route durch Mittelmeerkanal und Rotes Meer unterlag der Kontrolle anderer Mächte, während Britannien auf dem offenen Ozean klar der Chef war. Londons Gesandter überredete so die osmanische Regierung, regelmäßig Gesuche für eine Lizenz zum Kanalbau abzuschmettern. Das widerfuhr im 19. Jahrhundert auch dem französischen Diplomaten Ferdinand de Lesseps. Er hatte seine Karriere in den Konsulaten von Kairo und Alexandria begonnen und war von der Kanalidee fasziniert. Nachdem Lesseps sich mit Frankreichs Regierung der 1848er Revolution überworfen hatte und aus dem Staatsdienst ausgeschieden war, konnte er sich ganz auf das Kanalprojekt konzentrieren. Er verfasste Denkschriften und veranlasste Vermessungsarbeiten. Dabei stellte sich heraus, dass der Unterschied des Meeresspiegels zwischen Mittel- und Rotem Meer keineswegs 10 Meter betrug, wie es Napoleons Forscherteam errechnet hatte, sondern nur rund einen Meter. Man konnte also auf aufwendige Schleusen verzichten. In klarer Einschätzung der politischen Verhältnisse ignorierte Lesseps Konstantinopel und wandte sich direkt an die weitgehend autonome ägyptische Regierung. An deren Spitze stand seit 1854 Vizekönig Muhammad Said, mit dem Lesseps seit seiner ägyptischen Dienstzeit freundschaftlich verbunden war. Mit dessen Rückendeckung gründete Lesseps die Suezkanalgesellschaft. Nach anfänglichem Zögern fanden sich genug Investoren, sodass am 25. April 1859 in der neu gegründeten Hafenstadt Port Said der erste Spatenstich erfolgte. Die Bauarbeiten waren mühsam und kostspielig. Nahezu alles Material musste aus Europa herbeigeschafft werden, während Großbritannien noch immer versuchte, vom Sultan einen Baustopp zu erreichen. 1869 war der damals 164 Kilometer lange Wasserweg trotz aller Widerstände fertiggestellt und wurde am 17. November mit einer pompösen Zeremonie in Anwesenheit zahlreicher Staatsoberhäupter eröffnet. Nicht mit der Uraufführung von Verdis Aida, wie häufig kolportiert wird. Diese Oper wurde erst 1871 uraufgeführt. Statt ihrer stand Rigoletto auf dem Programm. Der große Ansturm auf den neuen Seeweg ließ zunächst auf sich warten. Die ägyptische Regierung, die mit ihrem Anteil an den Kanalgebühren gerechnet hatte, stand vor dem Bankrott. Und das nutzten die Briten, um Ägypten dessen Kanalanteile abzukaufen, sodass jetzt auch London ein Interesse am Kanal hatte und eine Mitkontrolle ausübte. Durch den Warenverkehr zwischen Großbritannien und seinen Kolonien in Asien wurde das britische Empire umgehend der wichtigste Kunde des nunmehr profitablen Kanalunternehmens. 1888 übernahmen die Briten in einem internationalen Abkommen die Rolle der Schutzmacht, während der Kanal zum neutralen, allen Nationen offenstehenden Seeweg für Handels- und Kriegsschiffe erklärt wurde. Seine strategische Bedeutung machte den Kanal wiederholt zum Kriegsziel. Im Ersten Weltkrieg versuchte die mit Deutschland verbündete Türkei, den Kanal von Osten zu erreichen, um die alliierten Nachschubwege abzuschneiden. Die scheiterte ebenso wie im Zweiten Weltkrieg der Angriff von italienischen Truppen und des deutschen Afrikakorps von Westen, der bei El Alamein unter großen Verlusten zurückgeschlagen wurde. In der Nachkriegszeit nahm der Schiffsverkehr im Kanal massiv zu, vor allem durch die reichen Ölfunde rund um den Persischen Golf. In den 1950er Jahren hingen alle Volkswirtschaften Westeuropas am Tropf nahöstlichen Erdöls und dessen Kanüle war der Suezkanal. Der Boom ließ erneut die Frage hochkommen, wer den Wasserweg kontrollieren und davon profitieren sollte. Die Kanalgesellschaft hatte sich vertraglich nicht nur den Löwenanteil der Gebühren für Schiffspassagen gesichert, sondern auch die Kontrolle über große Landstreifen entlang des Kanals. Und nahezu das gesamte Fachpersonal kam aus Europa. Schon Vizekönig Ismail, der Nachfolger Saids, hatte erklärt, »Ich möchte, dass der Kanal in Ägypten liegt und nicht Ägypten am Kanal.« Das blieb Wunschdenken, solange Ägypten britisches Protektorat war, und auch als offiziell unabhängiges Königreich wagte es nicht, am Status quo zu rütteln. Doch 1952 putschte das Militär. Der neue starke Mann, Gamal Abdel Nasser, präsentierte sich als glühender Patriot. Die Nationalisierung des Suezkanals war sein großes Thema und er sicherte sich die Unterstützung der Sowjetunion. Die Briten zeigten sich bereit, über eine geordnete Übergabe zu verhandeln, Doch NASA kündigte im Juli 1956 die sofortige Verstaatlichung des Kanals an. Bei seiner Rede auf einer Massenkundgebung fiel auffallend oft der Name Le Sebes. Das war das Stichwort für die ägyptische Armee, in die Kanalzone einzumarschieren. Nach dem ersten Schock beschlossen Großbritannien und Frankreich militärisch zurückzuschlagen. Gegen die Warnungen der USA. Als Verbündeten gewann die Europäische Allianz lediglich Israel, aber auch dessen Kampfkraft konnte die nachfolgende diplomatische Niederlage nicht verhindern, die zum Rücktritt der Regierung in London führte. Nasser blieb bis zu seinem frühen Tod 1970 ägyptischer Volksheld. Im Gefolge der Kriegshandlungen blieb der Kanal 5 Monate unpassierbar, was den Erdölpreis in kritische Höhen trieb. Da die Weltwirtschaft damals noch nicht so verzahnt war, hielten sich sonstigen ökonomischen Auswirkungen in Grenzen. Sehr viel dramatischere Folgen hatte der nächste Waffengang zwischen Ägypten und Israel. Letzteres überrannte im Sechstagekrieg 1967 die ägyptischen Stellungen. Der Vormarsch endete erst am Suezkanal, der nun die Grenze zwischen den verfeindeten Nachbarn bildete. Ein Schiffsverkehr war nicht mehr möglich, der Kanal blieb geschlossen. Besonders hart traf es die Reedereien und die Mannschaften von 14 Schiffen, die im Kanal festsaßen. Der Güterverkehr zwischen Europa und Asien musste sich derweil mit dem tausende Kilometer längeren Weg um Afrika abfinden. Erst nach 8 Jahren, im Juni 1975, wurde im Gefolge des Yom Kippur-Krieges der Kanal wieder geöffnet, nachdem der Schiffsweg mit großem Aufwand von Minen freigeräumt worden war. Ein weiterer Krieg an und um den Kanal erscheint im 21. Jahrhundert unwahrscheinlich. Der ärgste Feind der Wasserstraße sind die heutigen Dimensionen der Frachtschiffe. Um diesen weiterhin die Durchfahrt zu ermöglichen, wurde der Kanal mit Milliardenaufwand zwischen 2010 und 2015 nicht nur verbreitert und vertieft, sondern auch ein neues, breiteres Kanalstück gebaut. Ansonsten fahren die Schiffe im Konvoi und müssen an Ausweichstellen auf den Gegenverkehr warten. Doch, wie der Fall der Ever Given belegt, bedarf es nur einer kleinen Unaufmerksamkeit, um diese Hauptschlagader der Weltwirtschaft zu verstopfen. Das Volk steht auf. Der Bauernkrieg. Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann? Der Spruch stammt aus dem englischen Bauernaufstand von 1381 und wird in deutscher Übersetzung zum Motto des Bauernkriegs. Dieser entzündet sich 1524, erlebt seinen blutigen Höhepunkt 1525 und ein Nachspiel in den Bergen 1526. Prolog. Mai 1525. Schlacht unterm Regenbogen. In Thüringen kämpfen Aufständische gegen den Adel. Die Bauern werden angetrieben vom Theologen Thomas Münzer. Bei Frankenhausen entscheidet sich der Verlauf des Bauernkriegs. Von Hauke Friedrichs. Mit ausgestrecktem Arm weist der Prediger in den Himmel. Ja, ihr sehet, dass Gott auf unserer Seite ist, ruft der Mann, der an diesem 15. Mai 1525 vor tausenden Bauern spricht. Denn er gibt uns jetzt ein Zeichen. Sehet ihr nicht den Regenbogen am Himmel? Der bedeutet, dass Gott uns, die wir den Regenbogen im Banner führen, helfen will. Thomas Münzer versucht mit seinen Worten, den Kämpfern vor ihm Mut zu machen, sie in die Schlacht zu treiben. Der Reformator ist ihr geistlicher Anführer, und über ihm am Himmel ist tatsächlich ein Bogen zu erkennen. Das Heer der Aufständischen besteht überwiegend aus einfachen Männern, die meisten arbeiten in der Landwirtschaft. Viele Kämpfer, die vor Münzer stehen, tragen Sensen, Sicheln und Dreschflegel, dazu Speere, die sie selbst gebaut haben. Die Bergknappen aus den Stollen der Region, die sich den revoltierenden Bauern angeschlossen haben, führen immerhin Dolche, Säbel und Spieße. Münzers Zuhörer haben sich in einer Wagenburg versammelt, die sie vor dem Ort Frankenhausen aufgestellt haben. Sie sind umzingelt von den Truppen dreier Landsherren. Mit den Adeligen haben sich die Aufständischen auf einen dreistündigen Waffenstillstand geeinigt. Die Bauern nutzen die Zeit, um über eine Forderung ihrer hochwohlgeborenen Gegner zu diskutieren. Diese haben die Auslieferung Münzers, des falschen Propheten und einiger seiner Anhänger gefordert. Das lehnen die Männer in der Wagenburg ab. Kurz nachdem Münzer seine Predigt über den Regenbogen und den gerechten Kampf gegen die Obrigkeit beendet hat, bricht über seine Zuhörer ein Inferno herein. Die Fürsten greifen an, sie brechen die vereinbarte Waffenpause. Geschütze feuern von einer Anhöhe auf den östlichen Schlachtberg auf die Wagen, hinter denen sich die Aufständischen verschanzen. Die Reiter aus dem fürstlichen Heer galoppieren auf die Stellungen der Bauern zu, suchen eine Lücke. Hinter der Kavallerie rücken die Fußtruppen vor. Die Landsknechte tragen im Gegensatz zu den meisten Bauern leichte Rüstungen. Sie haben Hellebarden und Spieße. Dazu sind sie mit Schwertern und Büchsen ausgerüstet. Auch wenn die Adeligen weniger Kämpfer aufbieten, sind sie ihren Gegnern weit überlegen. Die Bauern sind von dem unerwarteten Angriff wie gelähmt. Sie geraten in Panik. Viele Aufständische haben ihre Waffen nicht in den Händen, als die Schlacht beginnt. Ihren Anführern gelingt es nicht, eine geordnete Gegenwehr aufzubauen. Schon nach kurzer Zeit bricht der Widerstand zusammen. Hunderte Männer fliehen in die Stadt. Zumindest versuchen sie es. Auf dem Weg holt die Reiterei sie ein, metzelt zahlreiche Aufständische nieder. Einer, dem es gelingt, Frankenhausen zu erreichen, ist Thomas Münzer. Er versteckt sich in dem Ort in einer Dachkammer. Frankenhausen gilt seit Ende April 1525 als ein Zentrum des Bauernaufstandes in Thüringen. Am 29. April haben sich die Einwohner der Stadt und Menschen aus dem Umland gegen die Obrigkeit erhoben. Sie besetzten das Rathaus, stürzten den Rat, stürmten das Schloss und ein Nonnenkloster. Die aufgebrachte Menge verbrannte und vernichtete Urkunden, Schuldbriefe und das Stadtsiegel. Münzer, der seit einigen Wochen in Mühlhausen Anhänger um sich scharte, versprach den Aufrührern mit seinem Haufen nach Frankenhausen zu ziehen, um sie zu unterstützen. Außerdem kamen weitere Aufständische aus den Grafschaften Schwarzburg, Mansfeld, Stolberg und anderen Gebieten dazu. Mehr als 4000 Mann sammelten sich so in der Stadt. Die Grafen von Schwarzburg und Stolberg konnten deutlich weniger Kämpfe aufbieten. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als sich der Übermacht zu unterwerfen. Sie wurden gezwungen, auf ihre Titel zu verzichten, Schlösser und Gebiete abzutreten. So eine devote Geste vor dem einfachen Volk kam für die Grafen von Mansfeld nicht in Frage. Ernst und Albrecht kämpften weiter gegen die Bauern. Am 4. Mai steckten ihre Söldner das nicht weit von Frankenhausen entfernte Ringleben in Brand und raubten eine Schafherde. Die Aufständischen gingen daraufhin mit Kämpfern gegen benachbarte Städte, Klöster und Schlösser vor. Am 5. Mai überraschte die Soldateska des Adels plündernde Bauern und vertrieb sie. Die Söldner brandschatzten danach das Dorf Osterhausen. Am 11. Mai erreichte Münzer endlich mit 300 Mann, 8 Karrenbüchsen, früher Feldgeschützen, und der Regenbogenfahne Frankenhausen. Als Philipp von Hessen erfuhr, dass Münzer in der Stadt war, rückte er mit dem hessisch-braunschweigischen Heer ebenfalls auf die Region vor. Er hatte zuvor Bauern bei Fulda besiegt. Auch Herzog Georg von Sachsen zog mit seinen Truppen in die Region. Er lehnte die Reformation ab und hasste vor allem ihre radikalen Vertreter wie Münzer. Am 13. Mai schloss er sich mit den Aufgeboten aus Kurmainz und Brandenburg zusammen. Dazu kamen noch Adelige aus Thüringen, die sich mit ihren Männern in der Burg des Grafen Ernst von Mansfeld verschanzt hatten. Am Morgen des 14. Mai greift das hessisch-braunschweigische Heer die Bauern an. Die Aufständischen aus Frankenhausen wehren 3 Attacken ab und schlagen die Adeligen zurück. Sie verfolgen den Gegner aber nicht entschieden. Sie halten ihn für stark geschwächt und ihnen fehlt die militärische Erfahrung, um zu erkennen, dass sie mit einer Offensive den Gegner wohl endgültig besiegen könnten. Thomas Münzer schreibt in dieser aufgeheizten Situation einen geharnischten Brief an den Grafen Ernst von Mansfeld. Er fordert den Adeligen auf, sein tyrannisches Wüten einzustellen und den Grimm Gottes nicht noch mehr herauszufordern. Der Reformator greift zu derbem Vokabular, nennt Mansfeld einen elenden, dürftigen Madensack und heidnischen Bösewicht. Mansfeld dürfte das als klare Kampfansage verstehen, er geht zum Angriff über. Nach den ersten Scharmützeln errichten die Bauern von Frankenhausen ihre Wagenburg. Die meisten Aufständischen beziehen dort Stellung. Am Abend fordert Landgraf Philipp die Bauern auf, ihre Waffen niederzulegen. Gemäßigte Anführer der Rebellen verhandeln daraufhin mit dem Gegner. Sie vereinbaren die Waffenruhe, die das Vereinigte Heer der Adligen nutzt, um den Angriff auf die Aufständischen vorzubereiten. Bis zu 8000 Aufständische stehen 6800 Landsknechten und Berittenen gegenüber. Die fürstlichen Truppen schließen die Bauern in der Wagenburg ein. Die Katastrophe nimmt für die Aufständischen ihren Lauf. Nur einzelne Gruppen der Bauern leisten den Angreifern erbitterte Gegenwehr. Sie stemmen sich der Übermacht der besser ausgerüsteten und bewaffneten Landsknechte entgegen. Eine Einheit der Aufständischen versucht sich am Rindflößchen gegen die Söldner zu verteidigen. Der kleine Bach, der vom Berg ins Tal plätschert, wird nach dem Gemetzel in Blutrinne umbenannt. Sein Wasser soll sich rot vom Blut der Bauern gefärbt haben. Von mehr als 7000 Toten auf Seiten der Bauern gehen Chronisten nach der Schlacht aus. Gut 600 Aufständische nehmen die Truppen des Adels zudem gefangen. Auch Thomas Münzer wird entdeckt. Häscher der Fürsten spüren ihn in der Stadt auf. Die Adeligen statuieren ein Exempel. Am 16. Mai werden 300 Gefangene vor dem Rathaus in Frankenhausen auf dem Anger hingerichtet. Münzer lassen die Sieger zunächst am Leben. Er wird in die Wasserburg Heldrungen des Grafen von Mansfeld gebracht. Dort wird er verhört und dabei gefoltert, unter anderem mit glühenden Zangen. An seiner strengen Befragung nehmen mehrere hochrangige Adelige teil. Noch mehr peinigen dürfte den Gefangenen, dass der Widerstand der Bauern in Thüringen zusammenbricht. Münzer bedauert in seinen letzten Tagen, dass er Menschen, die dazu noch nicht bereit waren, zum bewaffneten Protest ermuntert hat. Tatsächlich sieht die Sache der Bauern Ende Mai 1525 fatal aus. Fast überall im Reich. Frankenhausen ist nicht die einzige bittere Niederlage für die Aufständischen. Der Herzog von Lothringen siegt am 16., 17. und 20. Mai gleich in drei Gefechten hintereinander im Elsass gegen die Bauern. Auch bei Königshofen und Ingolstadt triumphiert der Adel über seine Gegner. Am 25. Mai kapituliert Mühlhausen vor dem vereinten Heer mehrerer Landesherren. Am 27. Mai 1525 wird Thomas Münzer im Feldlager der Fürsten in der Nähe des thüringischen Mühlhausen zum Henker geführt. Seinen nahen Tod wird er wohl als Erlösung empfunden haben. Nach heftiger Folter hat er die Bauern aufgefordert, von der Gewalt abzulassen, das Blutvergießen zu beenden. Diesen Appell kann er nicht mehr selbst verfassen, so schlecht geht es ihm. Angeblich hatte das Schreiben diktiert, das behauptet jedenfalls der Adel. Nun haben seine Qualen ein Ende, der Henker enthauptet Thomas Münzer mit dem Schwert. Seinen abgeschlagenen Kopf spießen die Sieger auf einen Pfahl und stellen ihn öffentlich aus. Mit der makabren Machtdemonstration wollen sie andere Bauern davon abhalten, gegen die Obrigkeit aufzubegehren. Thomas Münzer, der Knecht Gottes. Er ist der radikalste Denker der Reformation, verbindet Frömmigkeit mit Sozialkritik und setzt sich predigend an die Spitze der Bauernbewegung. Von Hauke Friedrichs. Thomas Münzer kommt wohl um 1489 in Stolberg im heutigen Sachsen-Anhalt zur Welt. Zu seinen ersten Lebensjahren gibt es kaum verlässliche Quellen. Münzer studiert Theologie in Leipzig und Frankfurt an der Oder. Um das Jahr 1513 wird er in der Diözese Halberstadt zum Priester geweiht. Als Geistlicher wirkte er in den nächsten Jahren in verschiedenen Gemeinden. Er schließt sich den Wittenberger Reformatoren an und geht auf Empfehlung Luthers 1520 nach Zwickau. Dort prangert er von der Kanzel die altgläubigen Priester als Heuchler und Lügner an, die ihre eigene unersättliche Habsucht befriedigen würden. Bald muss er die Stadt verlassen. Und auch an anderen Wirkungsorten eckt Münzer immer wieder an, weil er Landesherren dazu auffordert, die Reformation zu unterstützen oder weil er soziale Reformen einfordert. Münzer entscheidet sich gegen den Zölibat, heiratet eine ehemalige Nonne. Nach seiner Fürstenpredigt in Altstädt, in der er den Landesherrn Johann dem Beständigen öffentlich rügt, musste er auch seine Stelle in dieser Stadt aufgeben. Münzer wendet sich dann von Luther ab. Der Anführer der Reformation ist ihm nicht radikal genug. Im August 1524 reist Münzer nach Mühlhausen, Mittelpunkt des Bauernaufstandes in Thüringen. Dort nimmt er Einfluss auf die Revolte und ermuntert die einfachen Leute, für ihre Rechte zu kämpfen. Bald gilt er als einer der Köpfe der Aufständischen und die Fürsten beschließen, ihn auszuschalten. Sein Leben endet am 27. Mai 1525 unter dem Schwert des Henkers. Später wird Thomas Münzer von Kommunisten und Sozialisten verklärt. Die DDR stilisiert ihn zum Vorkämpfer für die Revolution des Proletariats. Erstes Kapitel: Vorläufer. Zeitalter der Revolten. Vorläufer des Bauernkriegs. Im Spätmittelalter fügen sich die einfachen Menschen keineswegs lammfromm in ihr Schicksal, den Oberen zu gehorchen. In den Jahrhunderten bis 1500 wagen sie immer wieder Aufstände. Von Martin Pfaffenzeller. Wer heute das Wort Revolution hört, denkt wohl an den Sturm auf die Bastille 1789 oder an Lenin. Dann kommt vielleicht 1989 oder der Bauernkrieg in den Sinn. Wer noch weiter zurückblickt, landet beim Sklavenaufstand des Spartakus. Ans Mittelalter denkt man hingegen kaum. Die Gesellschaftsordnung scheint damals weithin als Gott gegeben akzeptiert. Der Adel sorgt für Schutz, der Klerus für Seelenheil und die Bauern für Brot. Wie soll da revolutionäre Dynamik entstehen? Doch dieses Bild einer statischen Ordnung entspricht kaum der Wirklichkeit. Mittelalterliche Chroniken berichten von Revolten, Gesetzestexte verbieten Streiks und Gerichtsdokumente belegen Prozesse gegen angebliche Rädelsführer. Offenbar wissen sich die Unterdrückten auch im Mittelalter zu wehren. Vor allem nach 1300, als das Klima abkühlt und die Ernten schmäler werden, vergeht in Europa kaum ein Jahrzehnt ohne größeren Aufstand. Meist fordern die einfachen Leute Steuersenkungen oder geregelte Brotpreise, manchmal aber auch ein Ende der Leibeigenschaft und der Adelsherrschaft. In zeitgenössischen Berichten erscheint das Mittelalter als Zeit der Revolte und als Vorspiel des deutschen Bauernkriegs. Hier vier Beispiele unter vielen. 1315. Schweizer treiben Ritter in den See. Die Bewohner der Schweizer Alpen zählen zu den ersten, die die feudale Ordnung herausfordern. Das Schutzversprechen des Adels klingt für sie besonders hohl. Wikinger oder Muslime haben sie nie bedroht und im Ernstfall wären adelige Ritter auch keine große Hilfe. Schlachtrosse können auf Bergpfaden nicht galoppieren. Als im 13. Jahrhundert ein Adelsgeschlecht ausstirbt, erklären sich die Bewohner der Gebiete Uri, Schwyz und Unterwalden zu freien Waldstätten, die nur dem Kaiser des Römisch-Deutschen Reichs unterstehen. Sie wollen sich weitgehend selbst verwalten und keine Steuern an Grafen oder Herzöge zahlen. Das österreichische Fürstengeschlecht der Habsburger nimmt das jedoch nicht hin und beansprucht die Gebiete für sich. Als seine Vögte in die Schweiz kommen, wirft die Bevölkerung diese hinaus. Laut einer Sage ermordet ein gewisser Wilhelm Tell einen der Vögte mit der Armbrust. Ende 1315 zieht der österreichische Herzog Leopold I. mit einem Heer ins Land. Er will die Schweizer bestrafen, weil sie ein Kloster überfallen haben. Zugleich strebt er die Kontrolle über den Gotthardpass an, eine wichtige Handelsroute durch die Alpen. Die Männer der drei Waldstätten sammeln sich zum Kampf. Zu den Bergbauern kommen niedrige Adelige und Söldner mit Kampferfahrung aus Italien. Sie legen einen Hinterhalt zwischen einer Bergflanke und dem Egerisee. Als das Ritterheer den Pfad entlang zieht, rollen die Schweizer Steine den Hang hinunter. Dann stürzen sie sich in den Nahkampf. In der Hand halten sie neuartige Waffen, die zugleich Spieß und Streitaxt sind, Hellebarden. Die Schweizer Truppe metzelt hunderte Ritter nieder oder treibt sie in den See, wo sie wegen ihrer schweren Rüstungen ertrinken. Der Herzog flieht. Der Sieg am Moorgarten begründet die Unabhängigkeit der Schweiz und spendet späteren Revolten Hoffnung. Die Macht der Ritterheere scheint gebrochen, ein siegreicher Freiheitskampf möglich. 1323 bis 28. Flamen setzen einen Grafen fest. Ende 1323 stürmen in Flandern bewaffnete Bauern in die Kleinstädte um Brügge. Sie erheben sich gegen ihren Grafen Ludwig I., weil er die Steuern erhöht hat. Ihr Anführer ist der wohlhabende Nikolaus Zannekin. Bald schließen sich die Bürger von Brügge der Revolte an. Die Stadt ist durch ihre Tuchindustrie reich geworden und benötigt jedes Jahr Wolllieferungen aus England. Die Bürger fürchten um ihre Handelsbeziehungen zur Insel, weil ihr Graf den französischen König unterstützt, der mit England verfeindet ist. Als der Graf im Sommer 1325 mit nur 400 Kämpfern in die Stadt Courtrai einrückt, nehmen die Rebellen ihn gefangen. Nach einigen Monaten drängen die Tuchhändler auf eine Aussöhnung, weil sie um den französischen Markt fürchten. Ludwig muss schwören, die Freiheiten der Flamen anzuerkennen. Dann darf er gehen. Es ist eine Geschichte, die sich oft wiederholen wird. Die Aufständischen geben sich mit Zugeständnissen der Herrschenden zufrieden. Doch der Adel denkt überhaupt nicht daran, sich an seine Schwüre zu halten und plant bereits die Rache. Der Graf von Flandern flüchtet denn auch an den Pariser Hof und überredet den französischen König zu einem Feldzug. Am 23. August 1328 stellen sich die Rebellen nahe der Stadt Kassel südlich von Dünkirchen zur Schlacht. Im offenen Feld haben sie keine Chance. Das Ritterheer macht 3.185 Aufständische nieder, darunter auch Bauernführer Zannekin. Der Graf profitiert vom Eingreifen der Franzosen. Er enteignet den Rest der Rebellen und lässt die Stadtmauern der aufständischen Städte niederreißen. 1358. Franzosen rösten Adelige überm Feuer. Der Wille zum Aufstand ist in Frankreich schon im Mittelalter besonders ausgeprägt. Im 14. Jahrhundert wagen die Unterschichten gleich mehrere Aufstände. Am besten stehen die Chancen bei der großen Bauernrevolte von 1358, der Grande Jacquerie. Frankreich litt damals an den Folgen der großen Pestepidemie. Viele Bauern sind tot und ihre Felder verödet. Die Überlebenden aber werden selbstbewusster, weil ihre Arbeitskraft gefragt ist. Gleichzeitig kämpft Frankreich im Hundertjährigen Krieg gegen England. Zuletzt haben englische Langbogenschützen bei Poitiers ein französisches Ritterheer geschlagen und den König gefangen genommen. Die Leidtragenden des Krieges sind die einfachen Leute in Nordfrankreich. Die Engländer plündern ihre Dörfer. Die französischen Adeligen zwingen sie, geschleifte Burgen wieder aufzubauen. Frankreichs Thronerbe erhöht die Steuern, um die 3 Millionen Goldstücke Lösegeld für den Vater zusammenzubekommen. Ende Mai 1358 erheben sich die Bauern mehrerer Dörfer nördlich von Paris. Sie laufen von Adelssitz zu Adelssitz, zerren die Ritter heraus und töten sie. Einen Adeligen spießen sie auf und rösten ihn über einem Lagerfeuer, wie ein Chronist berichtet. Dann zwingen sie seine Frau und Kinder, das Fleisch zu verzehren. Innerhalb weniger Tage plündern und zerstören sie über 150 Burgen. Der Anführer des Aufstands heißt laut Urkunden Guillaume Caillé. Ein Chronist überliefert seinen Namen als Jacques Bonhomme, was damals ein Spottname für Bauerntölpel ist. So bürgert sich der Name Jacquerie für Bauernaufstände ein. Die Revolte eint den zerstrittenen Adel, aus dem ganzen Land reiten Ritter herbei, selbst englische Krieger schließen sich an. Die Adeligen brechen mit dem Ritterkodex, um die Revolte ihrer Führung zu berauben. Als Caillet zu Verhandlungen in ihr Lager kommt, foltern und ermorden sie ihn. Am 10. Juni metzeln die Ritter das führerlose Bauernheer nieder. Der Schrecken der Jacquerie aber wird den französischen Adel bis zur Revolution von 1789 verfolgen. 1381. Zehntausende stürmen London. Auf der englischen Seite des Ärmelkanals sind vermutlich etwa ein Drittel der Menschen an der Pest gestorben. Trotzdem fordert König Richard II. Von jedem Dorf die Steuersätze aus der Zeit vor dem Massensterben. Wegen des Krieges mit Frankreich führt er zusätzlich 3 Sondersteuern ein und lässt sie mit Knüppel und Schwert eintreiben. Ende Mai 1381 erschlagen Dorfbewohner in der Grafschaft Essex 3 Assistenten eines Steuerbeamten, Der Pfarrer John Ball stachelt die Revolte weiter an. In einer Predigt fragt er: Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann? Der Spruch verbreitete sich dann auch auf dem Kontinent und wird in den Bauernkriegen Bedeutung erhalten. Die Führung der Bewegung übernimmt Wat Tyler, vermutlich ein Dachdecker. Er geht davon aus, dass der damals 14-jährige König von seinen Beratern manipuliert wird. Wenn der Monarch von der Not der Bauern erfahre, werde er sich für sie einsetzen. Am 13. Juni 1381 führt Tyler 50.000 Aufständische nach London. Seine Anhänger verwüsten die Häuser von Ministern und befreien Gefangene aus einem Kerker. Dem König, der sich im Tower of London verschanzt hat, übergeben sie eine Liste mit Forderungen. Er solle Frondienste abschaffen, Pachtgebühren begrenzen und die Dörfer ermächtigen, Steuereintreiber als Verräter hinzurichten. Am nächsten Morgen reitet der König auf ein Feld im Nordosten der Stadt, um mit Tyler zu verhandeln. Er hat kaum eine Wahl. Seine Armeen stehen in Frankreich, in London kommandiert er nur ein paar hundert Mann. Zunächst lässt Richard seine Notare Freiheitsbriefe und Bekanntmachungen aufsetzen. Am zweiten Verhandlungstag aber ersticht ein Begleiter des Königs, Rebellenführer Tyler. Die Aufständischen spannen ihre Bögen, wagen es aber nicht zu schießen. Im Vertrauen auf die Freiheitsbriefe gehen die meisten zurück in ihre Dörfer. Der Moment, in dem die englischen Bauern die Feudalordnung hätten abschaffen können, ist verstrichen. Richard scheint nur darauf gewartet zu haben. Als die unmittelbare Gefahr gebannt ist, nimmt er seine Zugeständnisse zurück, schickt Truppen in die Dörfer und lässt 1500 angebliche Rädelsführer hinrichten. Erstes Kapitel: Vorläufer. Reformation. So hatte er es nicht gemeint. Martin Luther predigt die Freiheit eines Christenmenschen. Das nehmen die Bauern wörtlich und berufen sich auf ihn. Doch der Wittenberger reagiert unerwartet hart. Von Christiane Schlüter. Wenn nur die Angst nicht wäre. Immer wieder steigt sie auf. Manchmal verstummen die Zweifel und er fühlt so etwas wie Ruhe. Doch dann flüstert es von Neuem in ihm. Gib auf! Du bist ein Sünder und von Gott verdammt, all deine guten Werke nützen nichts. Er trägt die Mönchskutte, er ist Priester und neuerdings sogar Theologieprofessor zu Wittenberg. Aber das hilft ihm nicht. Auch die Fahrt nach Rom im Jahr 1510 hat nicht geholfen. Die heilige Treppe am Lateran ist er auf Knien hinaufgerutscht, um sich und die Seinen vom Fegefeuer zu retten. Umsonst, denn Gott ist gerecht in seinem Zorn. Diese Angst, die seinerzeit Martin Luther quälte, für ihn und seine Zeitgenossen war sie sehr real. Welch eine Erleichterung daher, als Luther um die Mitte der 1510er Jahre durch das Studium der Bibel und der Schriften des Augustinus erkannte. Er kann sich noch so sehr um gute Werke bemühen, auf diese Weise wird er Gott nie gnädig stimmen. Genau andersherum ist es. Erst wenn er es aufgibt, durch eigenes Bemühen gerecht zu werden, erst wenn er sich ganz der Gnade Gottes anvertraut, dann wird Gott ihm die Gerechtigkeit schenken. Alles ist ein Geschenk Gottes, man muss es nur annehmen. Welch eine Freiheit liegt darin! In Schriften wie »Von der Freiheit eines Christenmenschen« von 1520 denkt Luther seine Erkenntnis weiter. Wer durch den Glauben ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan ist, wer also vom vergeblichen Kampf ums eigene Seelenheil befreit ist, der kann sich nun auch tatkräftig als dienstbarer Knecht in die sozialen und politischen Strukturen einbringen. Denn die, so sagt Luther, sind von Gott gegeben, weshalb Christen sich ihrer jeweiligen Obrigkeit zwar in Glaubensdingen widersetzen dürfen, nicht jedoch in weltlichen Dingen. Das ist die theologische Ausgangslage, als sich die Bauern erheben. Sie leiden unter Leibeigenschaft und Repression. Das reformatorische Wort Freiheit wirkt auf sie wie ein Fanal. Sie fordern aber nicht nur geistliche Freiheit, sondern auch eine gerechtere Gesellschaftsordnung und begründen das mit der Bibel, die sie durch Luthers Übersetzung des Neuen Testaments 1522 nun selbst lesen können. Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann? Lautet ein damals beliebter Spruch. Und die 12 Artikel der Memminger Christlichen Vereinigung von 1525 berufen sich gleich mehrfach auf die Bibel. Die Bauern wenden sich auch direkt an die Reformatoren. Luther, Zwingli und andere sollten über ihre Forderung entscheiden, sagte das Bauernbündnis Christliche Vereinigung in Schwaben. Doch Zürich ist nicht Wittenberg. Zwingli, der Schweizer Bauernsohn und Humanist, entwirft anhand seiner eigenen Bibelübersetzung ein umfassendes Modell von Kirche und Gemeinde, und zwar im Einvernehmen mit dem Rat der Stadt. Er kann den Rat sogar überzeugen, die Leibeigenschaft der Bauern in den Züricher Landgemeinden aufzuheben. Obwohl der Zehnte damit in Zürich nicht abgeschafft ist, geben sich die Bauern dort zufrieden. Auch Luther hat Verständnis für die Bauern. Im April 1525 schreibt er seine Ermahnungen zum Frieden auf die 12 Artikel der Bauernschaft in Schwaben. Darin hält er den Fürsten und Herren vor, dass ihr schindet und Geld eintreibt, euren üppigen und hochmütigen Lebenswandel zu führen, bis es der Gemeindemann nicht länger ertragen kann und mag. Das Schwert ist euch auf dem Halse. Doch an die Adresse der Bauern heißt es in dieser Schrift, dass die Obrigkeit böse und ungerecht ist, entschuldigt keine Zusammenrottung noch Aufruhr. Und weiter, die Bosheit zu strafen, das gebührt nicht einem jeglichen, sondern der weltlichen Obrigkeit, die das Schwert führt. Sich selbst zum Richter aufschwingen sei für Christen inakzeptabel, erst recht, wenn für diese Auflehnung der Name Gottes missbraucht werde. Und weil Luther weiß, dass radikalere Reformatoren den Bauern keineswegs das fromme Leiden empfehlen, warnt er, glaubt nicht allen Geistern und Predigern, nachdem der leidige Satan jetzt viele wilde Rottengeister und Mordgeister unter dem Namen des Evangeliums erweckt. Doch die Bauern fühlen sich von Geistern und Predigern wie Thomas Münzer zunehmend besser verstanden als von Luther. Dem entgleiten die Geschehnisse, er fürchtet um den Erfolg seiner Reformation. Und so ergänzt er unter dem Eindruck der Weinsberger Bluttat im Mai 1525 die zweite Auflage seiner Ermahnung zum Frieden, um den berüchtigten Anhang auch wieder die räuberischen und mörderischen Rotten der anderen Bauern. Mit der Aufforderung, die Aufrührer zu stechen, schlagen, würgen, wer da kann, und sie totzuschlagen, wie einen tollen Hund. Dieser Text erscheint im Nachdrucken als eigene Schrift. Er wird das dunkle Bild Luthers im Kontext der Bauernkriege bleibend prägen. Verlust der Freiheit, Willkür und Erpressung. Ein erschütterndes Dokument zeigt, wie Bauern in die Leibeigenschaft gezwungen wurden. Von Rüdiger Sturm. Das Kloster Kempten war im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert ein Zentrum des Terrors. Hunderte von Bauern und ihre Angehörigen wurden unschuldig verhaftet und in den Kerker geworfen. Eine gewisse Frau Schmalznapf etwa schmachtete 5 Wochen in Eisenketten. Ihrer Nachbarin Ursula Neckerin ging es nicht anders. Der Grund? Sie sollten unterschreiben, fortan unfreier zu sein. Die Herren des Klosters regierten im Status von Fürstäbten als weltliche Herrscher über ihr Territorium. Ihre Untertanen waren neben den relativ unabhängigen Mundleuten die sogenannten Zinse. Diese waren zwar rechtlich gesehen Leibeigene, konnten sich aber durch die Zahlung eines Zinses von den Zwängen dieses Status befreien. Anders als Leibeigene brauchten sie keine Frondienste zu leisten. Sie benötigten nicht die Zustimmung des Abtes, um zu heiraten, sie konnten aus dem Stiftsgebiet wegziehen und mussten keine weiteren Steuern zahlen. Ebenso wenig hatte das Kloster Ansprüche auf einen Großteil ihres Erbes. Das war den Kirchenmännern ein Dorn im Auge. Mit Gewalt versuchten sie, die lästigen Zinse auf das Niveau von Leibeigenen zu drücken. Nach wochenlangem Gefängnisaufenthalt, weichgekocht, verzichteten diese oft auf ihre Rechte. Derart erpresserische Mafia-Methoden wollten sich die Bauern nicht gefallen lassen. Schon 1491-92 wagten sie einen Aufstand. Am 14. Januar 1525 versuchten sie es bei einem Schiedsverfahren juristisch. Ihre Sammelklage untermauerten sie mit dem Kemptner Leibeigenschaftsrodel, einem Buch, Rodel, in dem rund 300 Kläger die Übergriffe der Kirche gegen sie auflisteten, 1200 Fälle, bis heute ein erschütterndes Dokument obrigkeitlicher Willkür. Indes, der Termin scheiterte, weil Abt Sebastian von Breitenstein nur zu Einzelklagen Stellung beziehen wollte. Der Plan, das Kloster zu attackieren, wurde verworfen. Man plante eine Klage vor dem Gericht des Schwäbischen Bundes, doch mittlerweile befand sich das Allgäu im Sog des Bauernkriegs. Abt von Breitenstein musste in Kempten Zuflucht suchen. Unter Druck verkaufte er seine herrschaftlichen Rechte über das städtische Territorium an die Reichsstadt. Vielleicht eine gewisse Genugtuung für seine Kläger. 1524 bis 1526. Krieg ohne Fronten. Der Deutsche Bauernkrieg entfaltete sich 1524 im äußersten Südwesten des heutigen Deutschlands und breitete sich im Frühjahr 1525 wie ein Lauffeuer bis nach Thüringen aus. Quer durchs Land organisierten sich die Bauern in den sogenannten Haufen. Diese waren oft mehrere tausend Mann stark und besaßen eine klare innere Ordnung mit gewählten Anführern. Familien oder Dörfer, die sich weigerten mitzumachen, verfielen oft dem weltlichen Bann, mussten von allen anderen gemieden werden. Allerdings fehlte den Haufen eine gemeinsame Führung. Sie operierten separat und zumeist unkoordiniert, weshalb ihre Feinde einen nach dem anderen vernichten konnten. Zweites Kapitel: Bauern. Der Beginn 1524. Die Schnecken des Anstoßes. Das Verhältnis zwischen Grundherren und abhängigen Bauern ist so angespannt, dass der absurde Befehl eines Grafen im Schwarzwald genügt, um Deutschlands großen Volksaufstand zu entfachen. Von Franz Metzger. Jetzt ist Schluss! Mit ungläubig aufgerissenen Mündern hat das Landvolk, das gerade auf den Wiesen und Feldern des Wutachtals nahe der Grenze zur Schweiz die Sommerernte einbrachte, die Botschaft vernommen. Der Bote des Grafen von Lupfen, Burgherr zu Stühlingen, hatte seinen Untertanen an diesem 23. Juni 1524 den Befehl überbracht, alles liegen und stehen zu lassen und in den Wäldern Schneckenhäuser und Waldbeeren zu sammeln. Ihre Gnaden, Gräfin Clementia, fand, dass ihre Zofen und Mägde zu viel Müßiggang pflegten. Die Mädchen sollten lieber Garnfäden auf Schneckenhäuser wickeln und es sei auch an der Zeit, Beerenmus einzukochen. Und dafür sollen die Dorfbewohner das Einbringen von Heu und Getreide aufgeben, während überm Schwarzwald dunkle Gewitterwolken aufziehen? Würde jetzt die Ernte verhagelt, das wissen die Landleute, dann würde der Graf dennoch seinen Zehnten einfordern und die Bauern müssten zusehen, wie sie über den Winter kommen. So legen die Stühlinger Bauern keineswegs Sensen und Heugabeln zur Seite. Sie packen sie vielmehr fester, holen aus ihren Scheunen dazu Dreschflegel und den einen oder anderen Sauspieß und ziehen vor das Burgtor. Das hat der Vogt, der Vertreter des Grafen vor Ort, verrammeln lassen. Und so verfolgt er aus sicherer Entfernung, wie des Grafen Bauern schwören, mit Leib und Leben zusammenzustehen, bis sie ihre Forderungen durchgesetzt haben. In Stühlingen sind diese Forderungen noch recht allgemein praktisch. Sie beinhalten etwa die Einschränkung der Frondienste oder die Aufhebung des gräflichen Jagdmonopols. Klagen der Bauernschaft über die Schäden, die die adlige Jagdgesellschaften regelmäßig auf den Feldern anrichten, ziehen sich durch das ganze Mittelalter. Die Beschwerden wachsen, als sich immer mehr bewaffnete Bauern aus den Dörfern der Region den Stühlinger Rebellen anschließen. Dutzende Männer aus den Schwarzwaldtälern führt Hans Müller aus dem 16 Kilometer entfernten Bulgenbach herbei. Er hat den Habsburgern und in Frankreich als Söldner gedient. Seine Kriegserfahrung macht ihn umgehend zum militärischen Anführer der Bewegung. Der Graf von Lupfen hat seinerseits Verstärkung von etwa 60 Rittern und Adeligen gesucht und gefunden. Das Ungleichgewicht ist aber so eindeutig, dass man sich mit den Aufständischen am Verhandlungstisch zusammensetzt. Die Grundherren machen einige Zugeständnisse in Sachen Frondienst und Abgaben, beharren aber auf dem Kniefall und dem Lehnseid der Untertanen, während die Vögte des Regenten Ferdinand ein hartes Vorgehen gegen die Aufständischen fordern. Um den Druck zu erhöhen, setzt sich der Bauernhaufen, der nun schon mehr einer Rebellenarmee gleicht und etwa 1200 Mann stark ist, im Hochsommer in Marsch, in Richtung Südwesten, nach Waldshut, das 22 Kilometer entfernt am Rhein liegt. Die Stadt befindet sich seit langem mit ihrem habsburgischen Oberherrn im Konflikt und dort hoffen die Bauern, Verbündete zu finden. Dass die Erwartungen von Bauern und Bürgern unterschiedlich sind, zeigt sich mehrfach im Verlauf des Bauernkriegs. Ein Anliegen aber, das sie vereint, ist die Reform der Kirche. Die Verkündung des Evangeliums in der Volkssprache, rein und lauter, ohne Vermischung mit menschlicher Lehre. Die Auswahl des Pfarrers durch die Gemeinde, die Abschaffung des Zehnten, all das beschäftigt Land- und Stadtbevölkerung gleichermaßen. Martin Luthers Schrift Von der Freiheit eines Christenmenschen hat alte Abhängigkeiten in Frage gestellt. Seine Thesen zur Sakramentenlehre und zur kirchlichen Hierarchie werden von anderen Reformatoren aufgegriffen, diskutiert und radikalisiert. Balthasar Hubmaier, der Stadtpfarrer von Waldshut, schließt sich dem Vorbild des Schweizer Reformators Zwingli an und führt im Schutz des Bauernhaufens mit einem Bildersturm den reformierten Gottesdienst in Waldshut ein. Nach einem Treffen mit Thomas Münzer tritt er auf die Seite der Täufer. 1525 vollzieht er in Waldshut die ersten Erwachsenentaufen. Auch um Hubmaier vor der Auslieferung an den Landesherrn zu schützen, gründen Bürger und Bauern in Waldshut eine evangelische Brüderschaft mit dem Hauptziel, sich von allen Abhängigkeiten zu befreien. Nur dem Kaiser allein wollen sie untertan sein und ihm Zins entrichten. Die Mitglieder der Brüderschaft zahlen in eine gemeinsame Kasse ein, um mit Hilfe geheimer Boten weitere Bündnisse zu organisieren. Die Verhandlungen mit den Herren werden im September ergebnislos abgebrochen, während sich die Botschaft von der Gleichheit aller Menschen vor Gott vom Südschwarzwald aus wie ein Lauffeuer ausbreitet, begleitet von höchst realen Feuersbrünsten. Das Kloster St. Blasien wird geplündert, Adelssitze werden erstürmt und verwüstet, Kirchen und Pfarrhäuser niedergebrannt, auch um alle Unterlagen zu vernichten, in denen Pflichten und Abhängigkeiten verzeichnet sind. Im Dezember gelingt es Hans Müller mit seinem Rebellenhaufen, einen von der Adelspartei angeheuerten Söldnertrupp beim schwäbischen Donau-Eschingen in die Flucht zu schlagen, was der Brüderschaft weiteren Zulauf beschert. Es bleibt nicht bei lokalen Gewaltausbrüchen, wie sie 1524 auch aus Franken und Thüringen berichtet werden. Anfang 1525 sammeln sich in mehreren Gebieten Deutschlands ganze, als Haufen bezeichnete Bauernarmeen. Ihr Schwerpunkt befindet sich in Oberschwaben. Die dortige Gemengelage von kleinen Herrschaften, Reichsrittergütern und reichen Klöstern liefert besonderen Zündstoff für Konflikte zwischen Herren und Untertanen. Der Baldringer und der Bodenseehaufen sollen bis zu 12.000 Bewaffnete umfassen, der Allgäuerhaufen 7.000 Mann. Ihr Ziel ist jedoch nicht, Krieg um des Krieges willen zu führen. Sie hoffen vielmehr, durch die Drohgebärde ihre Grundherren an den Verhandlungstisch zu zwingen. Das gegenseitige Verhältnis soll gleichermaßen altem Recht wie dem Wort Gottes entsprechen. Um eine einheitliche Position festzulegen, treffen sich Vertreter der drei Haufen im März 1525 in Memmingen an der heutigen Grenze von Bayern zu Baden-Württemberg. Vom Ausgang dieser Verhandlungen, dem Schaffen einer einigen Front, hängt das Schicksal der Aufstandsbewegung ebenso ab wie von einem möglichen Gewaltverzicht der Seite der Herren. Das Scheitern der Erhebung reißt dann auch die Protagonisten der ersten Stunde in den Abgrund. Balthasar Hubmaier, der trotz antisemitischer Predigten für religiöse Toleranz eingetreten ist, Christus ist nicht gekommen, dass er schlachte, morde, brenne, wird von habsburgischen Häschern in Mähren gefasst und 1528 in Wien auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Seine Frau ertränkt man drei Tage später mit einem Mühlstein um den Hals in der Donau. Hans Müller von Bulgenbach, der versuchte, die Flamme des Aufstands am Leben zu erhalten, wurde im August 1525 im habsburgischen Laufenburg mit dem Schwert hingerichtet. Graf Sigmund II. Von Lupfen erlebt die Schrecken nicht mehr, die sein unbedachtes Handeln mit ausgelöst hat. Er starb bereits im Dezember 1524, friedlich auf seinem Herrensitz zu Engen. 12 Artikel. Die Magna Carta der Bauernschaft. Medienereignis des Jahres 1525 ist ein Flugblatt aus Memmingen. Die 12 Artikel werden quer durchs Land zum Fanal der Rebellion und bleiben doch ohne dauerhafte Folgen. Von Franz Metzger. Anfang März 1525 kommen Abgesandte der großen Bauernhaufen in der schwäbischen Reichsstadt Memmingen zusammen. Dort können die Rebellen mit Unterstützung in der Bürgerschaft rechnen und der Rat der Stadt verspricht ein offenes Ohr für die Beschwerden. Sebastian Lotzer, ein eifriger Publizist für die Sache der Reformation, bietet an, die Klagen zusammenzufassen und griffig zu formulieren. Wohl unter seiner Federführung entstehen die 12 Artikel, die nach der Magna Carta von 1215 eine der ersten schriftlich fixierten Forderungen nach Menschen- und Freiheitsrechten enthalten. Die Bauern zeigen sich hier in vielem fortschrittlicher als die größten Denker ihrer Zeit. Zunächst bilden die 12 Artikel den grundlegenden Forderungskatalog der Bauernschaft an den Schwäbischen Bund, die Vertretung der Grundherren. Wie eng die Rebellion mit den Anliegen der Reformation verbunden ist, zeigt sich gleich zu Beginn der 12 Artikel. Artikel 1 fordert, dass die Gemeinde den Pfarrer wählt und abberufen kann, wenn er sich ungebührlich verhalten sollte. Verlangt wird auch, dass der Pfarrer das Evangelium lauter und klar, ohne allen menschlichen Zusatz, predigen müsse. Artikel 2 regelt seine Bezahlung. Die meisten Artikel beziehen sich aber auf die zahlreichen feudalen Regeln und Abgaben. Diese werden zwar nicht grundsätzlich in Frage gestellt, Frondienste und Pachtzahlungen sollen aber auf das ursprüngliche Maß zurückgeführt und nicht mehr willkürlich erhöht werden dürfen. Das fordern die Artikel 6, 7 und 8. Gleiches gilt für Gerichtsbußen. Diese sollen nach dem Recht verhängt werden und nicht nach der Gunst. Artikel 9. Ganz abgeschafft werden soll der Todfall. Artikel 11. Das ist eine Art Sondersteuer, die beim Ableben eines Leibeigenen fällig wird und die so hoch sein kann, dass sie die Familie um Haus und Hof bringt. Dazu fordert die Dorfgemeinschaft die freie Verfügung über natürliche Ressourcen wie Wild, Fische und Holz. Wälder, Wiesen und Felder, die früher Gemeindeeigentum waren, sollen wieder als solches ausgewiesen werden. Artikel 4, 5 und 10. Ans Grundsätzliche geht der Artikel 3, der die Abschaffung der Leibeigenschaft fordert und damit die rechtliche Gleichstellung aller Menschen. Schließlich habe Christus uns alle mit seinen kostbaren Blutvergießen erlöst und freigekauft. Daraus folge, dass wir frei sind und sein wollen. Als Grundlage ihres Forderungskatalogs sehen die Bauern die Heilige Schrift und so versichert Artikel 12, dass die Rebellen von allen Forderungen abrücken, bei denen man ihnen beweisen könne, dass sie nicht mit der Botschaft der Bibel vereinbar seien. Ein zweites Flugblatt, die Bundesordnung, handelt von Organisation, Vorgehensweise, Rechten und Pflichten der christlichen Vereinigung, dem Bündnis der oberschwäbischen Bauernhaufen. Beide Flugblätter werden in der damals gewaltigen Anzahl von 25.000 aufgelegt und finden reißenden Absatz quer durchs Reich. Ihre Wirkung wird von den blutigen Ereignissen freilich ebenso überrollt wie das geplante Bauernparlament in Heilbronn. So bleibt von den Memminger Tagen nur ein Dokument, in dem erstmals in Deutschland Grundrechte und die Ansätze einer Verfassung festgehalten sind. Blutostern. Ein Graf muss sterben. Aufständische richten Adelige hin statt umgekehrt. Die sogenannte Weinsberger Bluttat blieb 1525 ein einmaliges Ereignis. Trotzdem prägt sie bis heute das Bild des Bauernkriegs. Von Michael Feldhoff. Graf Ludwig von Helfenstein-Wiesensteig ist mächtig angefressen. Hat doch die österreichische Regierung in Stuttgart ihm, dem Schwiegersohn des verstorbenen Kaisers Maximilian I., gerade mal 70 Mann mitgegeben, um die auf Weinsberg marschierenden 6.000 Bauern davon abzuhalten, seine Burg zu stürmen. Ob aus Wut oder Verzweiflung, auf dem Heimweg von Stuttgart schlachtet er jeden Bauern ab, den er nur aufgreifen kann, auch erwürgt er manch einen mit bloßen Händen. Das verbreitet sich schnell bei den Bauern und den mit ihnen verbündeten Städtern und Handwerkern, die nach kurzer Ruhe bei Neckarsulm jetzt kurz vor Weinsberg stehen. 12 Tage zuvor sind Tausende von ihnen durch schwäbische Truppen hinterrücks auf der Flucht erschlagen worden. Das Kloster Lichtenstern haben die Aufständischen schon abgefackelt. Jetzt soll der verhasste Graf Ludwig von Helfenstein, der als Obervogt für alle württembergische Bauern zuständig ist, dran glauben. Für Helfenstein sind die 12 Artikel, die die Bauernverbände in Memmingen ratifiziert haben, nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben sind. Gleichheit ja, aber nur unter Adeligen, so seine Einstellung. Angeführt werden die Bauern von Jecklein Rohrbach, im heilbronnischen Böckingen geboren. Er ist grobschlächtig, laut, arrogant und selbst ein hochverschuldeter Zinsbauer. Wiederholt hat er im Gefängnis gesessen, weil er keine Abgaben zahlen wollte. Er kann mit Waffen umgehen und seine Reden sind einpeitschend. Deswegen haben sich die Bauern um ihn versammelt. An seiner Seite ist Margarete Renner, genannt die Schwarze Hofmännin. Sie trägt erheblich zur Radikalisierung Rohrbachs bei. Der Graf weiß, dass er die Burg mit seinen wenigen Landsknechten und Reitern nicht gegen eine solche Übermacht verteidigen kann. Aber er verachtet die Bauern sehr. Er kann sich nicht vorstellen, dass das Bauernpack mit Dreschflegeln und Spießen bewaffnet in der Lage ist, eine Stadt mitsamt Burg zu erstürmen. So lässt er mitteilen, dass er die Häuser aller Bauern des Weinsberger Tals verbrennen lassen wird und die Bewohner gleich mit, wenn sie jetzt nicht nach Hause gingen. Bevor die Bauern ins Grübeln kommen, beschließen Rohrbach und die anderen Anführer, schnell zu handeln. Nachdem ein Ultimatum verstrichen ist, greifen sie am Ostersonntag an. Die schlecht bewaffnete Burgbesatzung ist machtlos. Schon nach einer Stunde beginnen die Plünderungen. Zuerst wird der Burgkaplan erstochen und die Frau des Grafen mit ihrem Sohn gefangen genommen. Die Burg brennt lichterloh. Helfenstein und seine Gefolgschaft sind in die Stadt hinuntergeeilt. Noch halten die Stadtmauern. Rohrbach sichert den rund 1500 Bewohnern freies Geleit zu, wenn sie die Tore öffnen. Der Graf aber müsse sterben. Als einige schon überlegen, den Grafen selbst zu liquidieren, werden die Mauern gestürmt und die Kirche, in die Helfenstein mit seinen Getreuen geflohen ist, niedergebrannt. Helfenstein und einige andere Adelige überleben. Viele Bauern und ihre Anführer, wie der gemäßigte Wendel Hippler, wollen den Grafen verschonen aus Angst vor Repressalien. Außerdem kann sich keiner daran erinnern, jemals einen Adeligen umgebracht zu haben. Die Gefangenen werden vor die Stadt gebracht. Erst jetzt scheint der Graf von Helfenstein in der Realität angekommen. »Die Hunde wollen uns tatsächlich töten. Ist denn die Welt völlig verrückt geworden?« Er bietet 30.000 Gulden Lösegeld an. Die Gier steht den Bauern ins Gesicht geschrieben. Doch Rohrbach bleibt hart. Und wenn du Fässer von Gold anschleppen lässt, so wirst du doch sterben. Vor den Augen seiner Frau lassen die Bauern den Grafen und ein Dutzend Adeliger vor der Stadt Spießruten laufen, bis sie tot sind. Helfensteins Frau, immerhin uneheliche Tochter des Kaisers Maximilian I., wird auf einem Mistwagen nach Heilbronn verfrachtet, seine Landsknechte umgebracht. Und die Schwarze Hofmännin schlägt allen Ernstes vor, dass die Bauern ihre Spieße und Gabeln mit dem Bauchfett des Grafen gegen Rost fetten und ihre Schuhe damit einschmieren sollen. Nach der sogenannten Weinsberger Bluttat, auch als Blutostern bekannt, zerplatzen alle Hoffnungen auf eine Lösung am Verhandlungstisch. Empörung und Panik brechen beim deutschen Adel aus. Martin Luther wendet sich in seiner Schrift wieder die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern gegen die Aufständischen. In den folgenden Monaten kommt es zu einer regelrechten Hetzjagd gegen die Bauern. Über 25.000 Aufständische fallen den Landsknechten zum Opfer. Der Weinsberger Anführer Jecklein Rohrbach aber wird am 12. Mai gefangen genommen und 9 Tage später mit einer Kette an einen Weidenbaum gebunden, bei lebendigem Leibe langsam verbrannt. Die Schwarze Hofmännin überlebt. Die Begründung? Ihr einziges Vergehen sei es gewesen, den Mund so weit aufzureißen. 3. Kapitel Ritter. Gnadenloser Kriegszug, Schlächter der Bauern. Georg von Waldburg bekommt 1525 von Kaiser Karl V. einen schier unlösbaren Auftrag. Mit einem winzigen Heer soll er die Bauern in Süddeutschland niederwerfen. Zu seinem Glück kennt er deren Schwäche. Von Frederik Seeler. Der Heerführer Georg von Waldburg hat ein Problem. Anfang Juni 1525 hat er die letzten Aufständischen beim Dorf Ingolstadt nahe Würzburg zusammengetrieben. 8000 fränkische Bauern haben Karren aneinandergereiht und verschanzen sich mit Geschützen und Büchsengewehren. Georgs Heer ist in der Unterzahl. Am Tag zuvor haben seine Söldner gemeutert und mehr Sold gefordert. Er muss sie im Feldlager zurücklassen. Nur etwa 3000 Reiter bleiben ihm, um die Wagenburg der Bauern zu stürmen. Er versucht es mit einem Täuschungsmanöver. Als Georg zum Angriff blasen lässt, galoppieren die Reiter in breiten Reihen über den sandigen Boden, wirbeln so viel Staub und Sand auf, wie sie nur können. Die Staubwolke lässt es so aussehen, als stürme ein riesiges Heer heran. Die Bauern geraten in Panik, klettern aus der Wagenburg und flüchten. Die Reiter stechen die Fliehenden von hinten nieder. Als der Staub sich legt, ist der Bauernaufstand in Franken zu Ende. Die Schlacht bei Ingolstadt ist einer der Höhepunkte eines beeindruckenden Kriegszuges. Im Auftrag des Kaisers soll der Heerführer Georg von Waldburg die Bauern niederschlagen und Ordnung herstellen. Seine Gegner nennen ihn bald aufgrund seines erbarmungslosen Vorgehens den Bauernjörg oder Schlechter der Bauern. Die Fürsten im ganzen Land bitten um seine Hilfe. Martin Luther preist sein diplomatisches Talent. Aber Georg und sein Söldnerheer haben ihren eigenen Plan. Bald gerät ihr Kriegszug außer Kontrolle. Georg III. Von Waldburg-Zeil kommt 1488 in der Waldburg nahe dem Bodensee zur Welt. Er gehört dem Hochadel an. Seine Mutter stammt aus dem Geschlecht der Hohenzollern, sein Vater trägt den höfischen Ehrentitel Truchsess. Tatsächlich erbt Georg nach dem Tod seines Vaters nur ein paar Dörfer, Wälder und etwa 1000 Leibeigene in Oberschwaben. Das Land wirft kaum Einnahmen ab. Georg muss sein Geld als Söldner verdienen. Mit 20 Jahren tritt er in den Dienst des Herzogs Ulrich von Württemberg und führt eine Reiterschar. Für jeden berittenen Mann, den er stellt, erhält er 10 Gulden pro Monat. Als 1514 Bauern in Schwaben das Bündnis Armer Konrad formen und rebellieren, erweist sich Georg als Naturtalent. Mit einigen hundert Mann unter einem Feldgeschütz nimmt er die Schwäbische Alb ein und verhaftet die Rädelsführer. Der Herzog von Bayern wirbt ihn daraufhin als Heerführer und Diplomat ab. Bald wird der römisch-deutsche Kaiser Karl V. auf Georgs Erfolge aufmerksam. Nach Beginn des Bauernkriegs 1524 stehen allein in Süddeutschland Zehntausende Aufständische unter Waffen. Selbst Georgs Leibeigene schließen sich der Rebellion an. Der Kaiser kämpft zu dieser Zeit in Italien, sein Heer und die meisten seiner Generäle sind gebunden. In seiner Not ernennt er Georg von Waldburg zum obersten Feldhauptmann im Reich. Er soll die Truppen des Schwäbischen Bundes kommandieren, einer losen Vereinigung von Städten und Fürstentümern in Süddeutschland. Armeen im 16. Jahrhundert bestehen hauptsächlich aus Söldnern. Aber der Markt ist leer, fast alle verfügbaren Männer kämpfen in Italien. Georg befehligt nur 1200 Reiter, vor allem Adelige. Dazu kommen wenige Söldner, die der Schwäbische Bund zu ihm abkommandiert. Die Bauern sind zahlenmäßig weit überlegen, aber Georg erkennt ihre entscheidende Schwäche. Sie sammeln sich in einzelnen Haufen, in Schwarzwald, im Allgäu, am Bodensee. Ihnen fehlt eine zentrale Führung. Bei Leipheim an der Donau trifft Georgs Heer auf einen der kleineren Haufen, etwa 5000 Bauern, und treibt sie mit seiner Kavallerie auseinander. Die Rädelsführer lässt er enthaupten. Die Bauern ändern ihre Taktik. Die Haufen von Bodensee und Allgäu vereinigen sich. Etwa 20.000 Mann stehen nun geschlossen zusammen. Darunter militärisch erfahrene Landsknechte, die teilweise aus Solidarität, teilweise gegen Bezahlung für die Bauern kämpfen. Georg zieht der Übermacht entgegen. Er weiß, dass die Bauern nicht zwingend Krieg wollen, sondern vor allem politische Veränderungen. Er beginnt mit ihnen zu verhandeln. Im April 1525 einigen sie sich auf einen Friedensvertrag, den Vertrag von Weingarten. Die Bauern ziehen ab, müssen ihren Herren huldigen und die eroberten Burgen zurückgeben. Dafür erklären sich die Fürsten des Schwäbischen Bundes zu Verhandlungen bereit. Martin Luther lobt den friedvollen Ausgleich zwischen dem Bund zu Schwaben und den zwei Haufen der Bauern. Aber zu den Verhandlungen wird es nie kommen. Nur wenige Fürsten sind bereit, Zugeständnisse zu machen. Die meisten Bauern behalten ihre Waffen. Mitte April stürmen 8000 Bauern Stuttgart. Parallel richtet der Bauernführer Jecklein Rohrbach in der Weinsberger Bluttat ein Dutzend Adelige hin. Die Nachricht verbreitet sich im ganzen Land. Der Schwäbische Bund fordert von Georg eine Reaktion. Mittlerweile ist der Krieg in Italien vorbei und arbeitslose Söldner kehren zurück ins Reich. Georg hat mit den Verträgen Zeit gewonnen und kann seine Armee mit tausenden Landsknechten verstärken. Bei Böblingen erzwingt er eine Schlacht mit dem Württemberger Bauern. Seine Artillerie feuert von einer Anhöhe, bis die Aufständischen ihre Formation lösen. Laut einer Chronik sterben 5000 Bauern. Damit ist der Bauernaufstand in Schwaben vorerst unter Kontrolle. Aber in Franken und Hessen rebellieren die Bauern weiterhin, die Fürsten bitten um Hilfe. So führt Georg das Heer der Schwäbischen Bundes nach Franken. Dort stehen zwischen 20.000 und 30.000 Bauern unter Waffen. Georg verfügt über etwa 3.000 Reiter, dazu 9.000 Landsknechte. Er wendet die gleiche Taktik an wie in Schwaben und greift die Haufen an, bevor sie sich vereinigen. Bei Königshofen schlägt er etwa 8.000 Bauern in die Flucht. Aber viele der angeworbenen Landsknechte erweisen sich als unzuverlässig, sympathisieren mit den Bauern oder wollen plündern. Als Georg nicht den gewünschten Sold zahlt, meutern sie. Doch Georg gelingt es in Ingolstadt, mit seiner Reiterei den Bauern eine Übermacht vorzutäuschen und sie aus ihrer Wagenburg zu locken. Nach dem Sieg in Franken will Georg die Bauern endgültig demoralisieren. Seine Männer ziehen durchs Land, nehmen Würzburg und Bamberg ein, auf dem Weg brennen sie Dörfer nieder, schneiden Finger ab oder stechen Bauern die Augen aus. Tausende, teils unbeteiligte Bauern werden massakriert. Noch in der Entfernung von mehreren Kilometern habe man die Schreie der Sterbenden und Verwundeten gehört, schreibt ein Chronist. Die Kornfelder bei Würzburg seien voller Leichen gewesen. Georg gewinnt die Söldner zurück, indem er die Dörfer zur Plünderung freigibt. Auch im Allgäu lässt er die Bauern strafen, die Söldner rauben und massakrieren. Georg von Waldburg ist zum Warlord geworden, der ohne Gegenwehr durchs Land zieht. Fast 2000 Kilometer legt sein Heer innerhalb von 5 Monaten zurück. Der Schwäbische Bund und der Kaiser haben die Kontrolle über ihn verloren und fordern ihn in Depeschen dazu auf, stillzustehen. Georg schickt dem Schwäbischen Bund demonstrativ eine Rechnung für seine Dienste. Er habe 3000 Dörfer erobert, schreibt er. Pro Dorf veranschlagt er eine Brandschatzgebühr von 300 Gulden. Von diesen 900.000 Gulden stehe ihm als Heerführer ein Zehntel zu. Ein Söldner verdient damals etwa 4 Gulden pro Monat. Am Ende zahlt der Bund Georg nur 5.000 Gulden. Kaiser Karl V. besänftigt ihn mit Titeln. Er nennt Georg Retter des Reiches, verleiht ihm die Statthalterschaft von Württemberg und den höfischen Titel Erbtruchsess. In den folgenden Jahren dient Georg ihm als Feldherr und Diplomat. Er ist von einem unbedeutenden Adligen zu einem der mächtigsten Männer des Reiches aufgestiegen, aber schon 5 Jahre später stirbt Georg im Alter von 43 Jahren. Die Bauern in Süddeutschland werden sich noch lange vom Bauernschlächter Jörg erzählen. Im 19. Jahrhundert thematisiert einer der ersten historischen Romane seinen Kriegszug. Für den Revolutionär Friedrich Engels ist er das ideale Feindbild. Er porträtiert ihn als reaktionären Militär, der die Interessen der herrschenden Klasse verteidigte und dafür Zehntausende Bauern massakriert. Einige Historiker sehen in ihm einen Heerführer, der es verstand, im Chaos des Krieges Reichtum und Macht anzuhäufen. Götz von Berlichingen, der Opportunist. Zu den wenigen Reichsrittern, die auf Seiten der Bauern kämpfen, gehört Götz von Berlichingen. Seine Motive sind freilich nicht ganz uneigennützig und lange hält er auch nicht durch. Von Karin Feuerstein-Prasser. Goethe hat ihm ein mächtiges Denkmal gesetzt. In seinem berühmten besagten Schauspiel Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand zeichnet der Dichter das Bild eines etwas raubeinigen, gleichwohl mutigen und engagierten Kämpfers gegen den Feudalismus. Doch war Götz von Berlichingen tatsächlich so etwas wie ein deutscher Robin Hood? Im Reich bekannt war er schon lange zuvor. Die Teilnahme am Landshuter Erbfolgekrieg 1504 hätte seine militärische Karriere fast beendet. Nachdem ihm der Schuss aus einer Feldkanone die rechte Hand zerschmettert hatte, war eine Amputation unumgänglich. Doch anstatt sich in sein Schicksal zu fügen, ließ sich Götz zweimal nacheinander Prothesen anfertigen. Technische Meisterwerke, aber keineswegs neu, auch wenn Armprothesen damals überwiegend aus schlichten Metallhaken bestanden, mit denen man nach Gegenständen greifen konnte. Götz' eiserne Hand ließ sich durch ein raffiniertes System von Federn und Zahnrädern bewegen, die es ermöglichten, die einzelnen Finger zu krümmen, damit ein Schwert zu greifen und wieder am Kampfgeschehen teilzunehmen. Etwas anderes hatte Götz von Berlichingen schließlich auch nicht gelernt. Geboren um 1480 auf der Burg Jagsthausen bei Heilbronn, hatte er sich von Kindesbeinen an ausschließlich mit der Kampfkunst beschäftigt, womit seine militärische Karriere vorgezeichnet war. Zweimal nahm er im Dienst des späteren Kaisers Maximilian an Feldzügen teil, bevor er für den Markgrafen von Ansbach in den Landshuter Erbfolgekrieg zog. Doch dann entdeckte er eine wesentlich lukrativere Einnahmequelle. Die spätmittelalterliche Fehde, eine eigenmächtige Selbsthilfe zur Durchsetzung wirklichen oder vermeintlichen Rechts. Trotz aller Versuche, das Fehdewesen einzudämmen, zuletzt durch den ewigen Landfrieden 1495, erfreuten sich diese Kleinkriege großer Beliebtheit, zumal es an staatlichen Exekutivorganen mangelte. Freilich verschwamm der Unterschied zwischen gerechter Fehde und willkürlichen Überfällen, die eine fette Beute versprachen. Viele verarmte Ritter sahen darin eine Art Selbsthilfe zur Aufbesserung ihrer Finanzen, nachdem sie im Zeitalter der Geschütze und Feuerwaffen militärisch keine Rolle mehr spielten. Auch Götz von Berlichingen fand Gefallen daran, seinen Lebensunterhalt durch Wegelagerei, Plünderungen und Geiselnahme zu bestreiten. Das funktionierte nicht immer. So brachte ihm der Überfall auf eine Gruppe von Kaufleuten 1512 mehrere Jahre Reichsacht ein. Trotzdem umgab den Ritter mit der eisernen Hand so etwas wie ein Nimbus der Unbesiegbarkeit. Es war deshalb kein Wunder, dass sich ein Teil der Bauern des Odenwälder Haufens im April 1525 gerade den charismatischen Götz als Anführer wünschte, auch wenn der nicht gerade dafür bekannt war, ein Herz für die Bauern zu haben. Dass er schließlich zusagte, hatte andere Gründe. Später behauptete Götz, man habe ihn gezwungen und gedroht, andernfalls seine Burgen anzuzünden. Wahrscheinlicher ist, dass er seinen eigenen Vorteil im Auge hatte, abgesehen von der Hoffnung auf reiche Beute. Schließlich sahen Ritter und Bauern im aufstrebenden Landesfürstentum einen gemeinsamen Feind, der nicht nur die Bauern knechtete, sondern auch ritterliche Privilegien und Freiheiten beschneiden wollte. Gerade Letzteres galt es zu verhindern. Die Aufständischen waren für Götz von Berlichingen also nichts weiter als Mittel zum Zweck. Doch schon bald merkte er, dass er sich verschätzt hatte. Dem zusammengewürfelten Haufen fehlte es nicht nur an der nötigen Disziplin, es gab auch unüberbrückbare Gegensätze in der Zielsetzung. So war der Sturm auf die Würzburger Feste Marienberg zum Scheitern verurteilt. Das Anrücken des brutalen Truchseß Georg von Waldburg veranlasste Götz, nach nur wenigen Wochen die Bauern ihrem Schicksal zu überlassen und sich selbst auf Burg Hornberg am Neckar in Sicherheit zu bringen. Der Rest seines Lebens verlief mit Ausnahmen unspektakulär. Der Haudegen starb 1562 im hohen Alter von über 80 Jahren ganz friedlich im eigenen Bett und geriet schon bald in Vergessenheit. Erst Goethes gleichnamiges Schauspiel rückte ihn 1774 wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit, nicht zuletzt wegen des berühmten, skandalösen Götz-Zitats. Florian Geyer, der Idealist. Anders als Götz von Berlichingen liegt Florian Geyer die Sache der Bauern ehrlich am Herzen. Der Ritter träumt von einer Umgestaltung des Reichs, von Gleichheit und Gerechtigkeit. Von Karin Feuerstein-Prasser. Er hätte ein unbeschwertes Luxusleben führen können. Florian Geier, der 1490 auf Burg Giebelstadt bei Würzburg zur Welt kam, gehörte zu den reichsten fränkischen Rittern. Nach dem frühen Tod des Vaters und der älteren Brüder erbte er ein beachtliches Vermögen einschließlich ausgedehnter Ländereien. Doch dann regte sich sein soziales Gewissen, befeuert durch eine tiefe Abneigung gegen die katholische Kirche. 1517 hatte ihn das Stift Neumünster aufgefordert, eine angeblich ausstehende Geldsumme aus dem 12. Jahrhundert zu begleichen. Für die gab es keinerlei schriftliche Belege. Trotzdem wurde Florian Geier von einem geistlichen Gericht zur Zahlung verurteilt und, als er sich weigerte, obendrein noch exkommuniziert. Mit seiner Antipathie gegen den Klerus stand er nicht allein. Im selben Jahr hatte Martin Luther seine berühmten Thesen veröffentlicht, die zum Teil harsche Kritik an den kirchlichen Zuständen übten. Damit traf er bei Florian Geier genau den richtigen Nerv. 1523 hatte dieser als Begleiter des Deutschordens Hochmeisters sogar die Gelegenheit, den Wittenberger Reformator persönlich kennenzulernen. Fasziniert von dessen Ideen orientierte sich Geier fortan an diesen wie an einen moralischen Kompass. Anders als die meisten Ritter seiner Zeit, die das Bücherlesen für reine Zeitverschwendung hielten, hatte Florian Geier eine umfassende Ausbildung erhalten und sehr viel gelesen, nicht nur die Bibel, sondern auch verschiedene theoretische Schriften über eine umfassende Reform des Reichs. Die herrschenden Zustände, gerade die desolate Situation der Bauern, empörten ihn tief. Auf dem Fundament des Evangeliums entwickelte er den Plan einer von Bauern und Bürgern getragenen Reichsreform von unten, die mit der Beseitigung aller kirchlichen und adeligen Privilegien einhergehen soll. Kein Stand durfte mehr das Recht haben, einen anderen zu unterdrücken oder über ihn zu bestimmen. Dafür wollte Geier kämpfen, für Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Anders als Luther, der nicht an den herrschenden Verhältnissen rütteln wollte, war er zum Kampf mit der Obrigkeit bereit. Es war also nur folgerichtig, dass Geier sich auf die Seite der Bauern stellte, als es 1524 zur ersten Unruhen kam. Anders als Götz von Berlichingen war er es selbst, der den Kontakt herstellte und sich dem Odenwälder Haufen als militärischer Berater anbot. Doch auch wenn ihn Friedrich Engels später einen frühen Vorkämpfer des Proletariats nannte, viele Bauern standen dem intellektuellen Adeligen und seinen Zukunftsvisionen skeptisch gegenüber. Das Misstrauen war groß, schließlich hatte Florian Geier bis dahin in fürstlichen Diensten gestanden und neben militärischen auch diplomatische Aufgaben übernommen, wobei er sich den Ruf eines geschickten Unterhändlers erworben hatte. Letztlich war es dieses Verhandlungsgeschick, das die Gemäßigten unter den Bauern für Florian Geier einnahm und sie bewog, ihn zu ihrem Anführer zu machen. Sollte der Verhandlungsweg ohne Ergebnis bleiben, würden sie eben für Recht und Gerechtigkeit kämpfen. So stand es schließlich auch in der Bibel. Es waren rund 600 Mann, die sich Florian Geier anschlossen, ein Trupp, den man den Schwarzen Haufen nannte. Der Ursprung des Namens ist nicht geklärt, vielleicht hatte Geier die Männer mit schwarzen Uniformen ausrüsten lassen. Zunächst gelang es ihm tatsächlich, einige Städte vom Anliegen der Bauern zu überzeugen, darunter auch Würzburg. Zumindest sah es so aus. Dass die Stadträte dann dem feindlichen Heer des Truchseß Georg von Waldburg die Tore öffnen, konnte Geier nicht ahnen. Doch im Gegensatz zu Götz von Berlichingen blieb er bis zum bitteren Ende auf der Seite der Bauern. Sein Schwarzer Haufen ging Anfang Juni 1525 in einem fürchterlichen Blutbad zugrunde. Erst als sich das Bauernheer aufgelöst hatte, versuchte er sich zu seiner Burg Giebelstadt durchzuschlagen. Doch er kam nie dort an. In der Nähe des unterfränkischen Dorfes Rimpa fiel er in der Nacht zum 10. Juni 1525 einem Raubmord zum Opfer. Im 20. Jahrhundert vereinnahmten Nationalsozialisten und Sozialisten den Gerechtigkeitskämpfer für sich. Die 8. Kavalleriedivision der Waffen-SS und später das Grenzregiment 3 der DDR hießen beide Florian Geier. Viertes Kapitel: Nachhall. Tiroler Rebell. eine Bauernrepublik in den Hochalpen. Im Herbst 1525 ist der Volksaufstand niedergeschlagen. Fast. Ein studierter Bauernsohn setzt ihn 1526 in den Bergen fort. Michael Geismayr entwirft eine demokratische Verfassung, die ihrer Zeit um Jahrhunderte voraus ist. Von Karin Schneider-Färber. Mit diesem Coup gelingt Michael Geismayr eine Überraschung. In kleinen Gruppen und auf verborgenen Pfaden führt er im Frühjahr 1526 rund 700 Bewaffnete über verschneite Alpenpässe von Tirol in den salzburgischen Pinzgau. Michael Geismayr zählt zu den ungewöhnlichsten Köpfen des Aufstandes in den Alpen. Er wurde in eine wohlhabende Südtiroler Bauern- und Bergbaufamilie geboren, studierte Jura, arbeitete für den Landeshauptmann, wo er begriff, wie hart die Bauern ausgebeutet werden. 1524 wurde Geismayr zudem zum Hauptmann befördert, obwohl dieser Rang für den Adel reserviert ist. In Pinzgau verstärkt der Tiroler Bauernführer mit seinem Trupp erfahrener, überwiegend aus dem Allgäu gefürchteter Bauernkrieger die Salzburger Waffenbrüder. Und er trifft hier den untergetauchten Peter Pessler, der wegen mehrfacher Übertretung eines Fischereiverbots am 9. Mai 1525 in Brixen hingerichtet werden sollte, aber von herbeiströmenden Bauern auf dem Richtplatz befreit wurde, womit dort der Aufstand begann. Geismayr und Pessler wollen gemeinsam gegen den machtgierigen Salzburger Erzbischof Matthäus Lang von Wellenburg vorgehen. Ihr Ziel ist ehrgeizig. Von einer freien Bauernrepublik träumt Michael Geismayr. Seine Ideen hatte er kurz zuvor in seinem Schweizer Exil als zweite Landesordnung für Tirol skizziert. Eine Gesellschaft ohne Adel und Klerus, ohne städtisches Bürgertum, ohne Monarchie, basierend auf der Gleichheit aller und gegründet auf der christlichen Lehre. Kein Mensch soll mehr Land besitzen, als er bebauen kann. Städte sollen zu Dörfern herabgestuft, die Wirtschaft zentral gelenkt, Regierung und Richter direkt vom Volk gewählt werden. Doch in den Alpenländern hat die Bauernrevolte bereits eine andere Entwicklung genommen. Der Tiroler Landesherr Erzherzog Ferdinand ist wieder Herr der Lage, nachdem es ihm gelungen ist, auf einem Landtag in Innsbruck im Sommer 1525 mit haltlosen Versprechen Zeit zu gewinnen. Geismayr hat dort im Namen der Aufständischen verhandelt und gilt seither als gesuchter Rädelsführer. Im Steckbrief heißt es: Ein langer, aufgeschossener, hagerer, dünner Mann im Alter ungefähr 34 oder 35 Jahre hat einen schwarzbraunfarbenen, dünnen Bart, ein schönes, kleines Gesicht, kurze Haare, geht mit geneigtem Kopf oder etwas buckelig und ist sehr beredt. Mit knapper Not floh Geismayr in die Schweiz. Im Exil verfasste er eine von Reformator Zwingli inspirierte Landesordnung und plante, den Aufstand in Tirol wiederzubeleben, als sich eine günstige Gelegenheit in Salzburg anbot. Rebellische Bauern belagern dort den Erzbischof Lang, weil dieser bereits zugesagte Reformen verzögert. Nun, im April 1526, halten die Aufständischen den strategischen Pass Luik in den Tauern besetzt, um Truppen des Schwäbischen Bundes fernzuhalten. Im Juni erfolgt mit Hilfe Geismayrs die Belagerung Radstads. Das inzwischen auf mehrere tausend Köpfe angewachsene Bauernheer schließt einen Belagerungsring um die gut befestigte Stadt südöstlich von Salzburg, die von Graf Christoph von Schemberg als Pfleger gemeinsam mit den Bürgern verteidigt wird. Geismayr, von den Aufständischen zum Anführer gekürt, lässt zum Sturm auf die Stadtmauern blasen. Doch seine selbst gezimmerten Kanonen aus Holz erweisen sich als wirkungslos angesichts der Stärke der Befestigungen. Zudem rückt ein Entsatzheer des feindlichen Schwäbischen Bundes aus der Steiermark heran. Die Belagerung Radstads bricht zusammen, als Peter Pessler von den feindlichen Truppen vernichtend geschlagen wird. Am 2. Juli 1526 durchbrechen gegnerische Truppen auch den Belagerungsring und Geismayr bleibt nur der Rückzug. Er hastet mit 2000 Gefolgsleuten über die hohen Tauern nach Osttirol. Weil an einen neuen Aufstand nicht zu denken ist, flüchtet er in die Republik Venedig. Schließlich gilt die Lagunenstadt als hartnäckigste Gegnerin des Hauses Habsburg. Dort träumt der Rebell davon, mit Hilfe der Kaufmannsrepublik einen Aufstand in seiner Heimat anzetteln zu können. Doch 1529 schließt Venedig mit Ferdinands Bruder Kaiser Karl V. in Bologna einen Waffenstillstand. Geismayr wird als Pensionär mit stattlicher Landhausvilla bei Padua nebst kleinem Gestüt ruhiggestellt. Hier verbringt er die ruhigsten Jahre seines Lebens im Kreis seiner Frau und seiner vier Kinder. Von der Rache Habsburgs ist er jedoch nicht sicher. Erzherzog Ferdinand, seit 1531 römisch-deutscher König, fürchtet ihn immer noch als Agitator und hat seit geraumer Zeit ein hohes Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Nachdem bereits 1527 Peter Pessler einem Mordanschlag erlegen ist, warten am frühen Morgen des 15. April 1532 die Mörder auch vor Geismayrs Tür in Padua. Ein befreundeter Pferdehändler lockt ihn aus seiner Wohnung, um ihm in den angrenzenden Stallungen das Messer in den Leib zu rammen. 42 Messerstiche beendeten das Leben des Tiroler Idealisten. Der Bauernkrieg ist damit endgültig vorbei. Interview: Furcht bei Adel und Kirche. Der Historiker Ulrich Niggemann von der Universität Augsburg erklärt, warum der Bauernkrieg zwar in einer Niederlage geendet hat, aber nicht völlig gescheitert ist. Und was er für die künftige Forschung erwartet. Interview: Christian Pantle. Die Niederlage der Bauernbewegung war vollständig, urteilt ein Standardwerk des 20. Jahrhunderts über den Bauernkrieg. Ist das noch die aktuelle Lehrmeinung? Nein, vollständig gescheitert würde ich den Bauernkrieg nicht nennen. Eines seiner Ergebnisse ist, dass die bäuerlichen Untertanen zunehmend die Möglichkeit hatten, vor die Reichsgerichte zu ziehen, um gegen den eigenen Grundherrn zu klagen. Und diese Möglichkeit wurde auch genutzt. In einem Maß, dass sich einige Landesherren sogar über die mutwillige Prozessiererei ihrer Untertanen beschwerten, angesichts von hunderten Klagen im Jahr gegen Ende des Jahrhunderts. Inwieweit war das eine Folge des Bauernkriegs? Der Bauernkrieg hat die ländliche Gesellschaft erschüttert und bei adeligen und kirchlichen Grundherren die Furcht vor neuen Aufständen hinterlassen. Auch deshalb ließen sie und die Landesfürsten zunehmend den Rechtsweg zu. In den Zentralregionen des Bauernkriegs hat es dann keinen großen Aufstand mehr gegeben, nicht weil der Widerstandswille für Jahrhunderte gebrochen war, sondern weil man eben andere Wege hatte, Konflikte mit der Obrigkeit zu regulieren. Hinzu kam eine allgemeine Entwaffnung der Bauern. Vor dem Bauernkrieg, so ist zu lesen, waren Waffen im Volk weit verbreitet. Die Fürsten wetteiferten regelrecht darum, ihre Untertanen zu rüsten, um eine Streitmacht parat zu haben. Danach verkehrte es sich ins Gegenteil. Spielt das auch eine Rolle dafür, dass die Bauern nicht mehr in den Kampf zogen? An Waffen kommt man immer irgendwie. Die Entwaffnung ist ein Prozess, der viele Ursachen hat. Eine davon ist, dass die mittelalterliche Form der Kriegsführung zunehmend abgelöst wird durch die großen Söldnerheere. Die bäuerlichen Aufgebote werden dadurch militärisch unwichtig. Schon im Bauernkrieg sind die Bauern ja im Kampf hoffnungslos unterlegen. Warum haben die Bauern eine Schlacht nach der anderen so drastisch verloren, selbst bei Überzahl? Da ist vieles zusammengekommen. Es fehlt an militärischer Schulung, an taktischer Ausbildung und an Waffen, insbesondere an Feuerwaffen. Für den Nahkampf sind die Bauern zwar halbwegs gerüstet, aber der Feuerkraft der feindlichen Truppen haben sie kaum etwas entgegenzusetzen. Militärisch gesehen ist der Bauernkrieg ja komplett gescheitert. Das ist klar. Die Bauernhaufen sind blutig niedergeschlagen worden. Es hat Massenhinrichtungen gegeben. Das sticht heraus, wenn man die kurzfristigen Folgen betrachtet. Die zeitgenössischen Chroniken sprechen von 100.000 Toten. Spätere Schätzungen nennen 70.000 Opfer. Wie hoch sind die Todeszahlen nach neuestem Forschungsstand? 70.000 ist immer noch die aktuelle Zahl. Man wird hier über Schätzungen nie hinauskommen. Wie viele davon starben bei den berüchtigten Massenhinrichtungen? Die Zahl der Hingerichteten ist hoch, aber insgesamt nur ein Bruchteil der Toten. Schätzungen sprechen von bis zu 10.000. Das dürfte die absolute Obergrenze dessen sein, was man sich vorstellen kann. In der Regel richtet man die Anführer hin. Die übrigen sind ja auch Untertanen, die wieder auf die Felder gehen und arbeiten sollen. Wie unfrei sind die Leibeigenen jener Zeit? Kann man sie mit Sklaven vergleichen? Man sollte klar trennen zwischen Leibeigenschaft und Sklaverei. Der Sklave gilt als seine Sache, er unterliegt dem Sachenrecht. Der Leibeigene ist immer Mensch. Welchen Status er hat, ist regional sehr unterschiedlich. Ihm fehlt die Freiheit, woanders hinzuziehen, aber ein noch drückenderes Thema ist die sogenannte Todfallabgabe. Wenn ein Leibeigener stirbt, muss eine zum Teil enorme Abgabe an den Grundherrn geleistet werden, etwa das beste Vieh. Die Erben können den Hof dann oft nicht mehr weiter betreiben. Ein weiteres Thema sind die Frondienste, aber die müssen auch von freien Bauern geleistet werden für die Überlassung von Land. Das Programm der Aufständischen, die 12 Artikel, erreichte im Bauernkrieg eine erstaunliche Verbreitung. Danach hört man kaum mehr etwas davon. Was bleibt als geistiges Erbe? Die 12 Artikel sind lange in Vergessenheit geraten. Wer das Programm wieder aufgreift, ist im 19. Jahrhundert Friedrich Engels, der eine revolutionäre Tradition konstruiert, die es so nicht gibt. In der marxistischen Geschichtsschreibung der DDR wird der Bauernkrieg dann strikt als Klassenkampf gedeutet, am Übergang von feudalen zu frühkapitalistischen Gesellschaftsstrukturen. Dem stand die bürgerliche Deutung in der Bundesrepublik entgegen, der zufolge der Bauernkrieg nur ein Kampf um politisch-rechtliche Fragen war, mit ganz starken Vorbehalten, ihn als revolutionär zu sehen. In 4 Jahren kommt der 500. Jahrestag des Bauernkriegs. Was erwarten Sie für das Jubiläum? Anders als beim 450-jährigen Jubiläum um 1975 sind wir nicht mehr im Ost-West-Konflikt mit klaren Grenzen zwischen der bürgerlichen und der sozialistischen Sichtweise. Damit eröffnen sich neue Perspektiven. Wir können nochmal ganz anders über die Bauernkriegsfrage diskutieren, vielleicht ein bisschen unideologischer, wobei man auch sehen muss, welche neuen Ideologien wir nun haben. Geschichtspolitik. Manipulierte Vorbilder. Unsere Enkel fechten's besser aus. Sowohl der NS-Staat als auch die DDR nutzen den Bauernkrieg für ihre Zwecke. Insbesondere das sozialistische Regime setzte die Rebellen für seine ideologischen Ziele ein. Von Thomas Kramer. Als der Kommunist Friedrich Engels im Jahr 1850 seinen Aufsatz »Der deutsche Bauernkrieg« veröffentlichte, lobte er darin den Theologen Thomas Müntzer als die großartigste Gestalt. Wie sehr Engels die revolutionäre Bauernschaft des 16. Jahrhunderts bewunderte, wurde noch 1960 im Herausgebervorwort der Marx-Engels-Werke betont. Das ganze Werk unterstreicht die gewaltige Bedeutung ihres Bündnisses mit dem Proletariat. Schließlich apostrophierte man die 1949 gegründete DDR als Arbeiter- und Bauernstaat, in dessen Wappen Hammer und Zirkel von einem Ehrenkranz umrahmt wurden. Die 1946 gegründete Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED, brauchte neue Geschichtsmythen. Für das atheistische Regime waren Erzählungen wie Martin Luthers »Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir« ungeeignet. So machte sich die DDR daran, die Reformation und den Bauernkrieg neu zu bewerten, auch aus politischem Interesse. Denn große Teile der sowjetischen Besatzungszone waren agrarisch geprägt. Es galt, Großbauern und Rittergutsbesitzer zu enteignen und das Land an Kleinbauern und Tagelöhner zu verteilen. Damit begann die Kollektivierung der Landwirtschaft nach sowjetischem Muster. Geschichte war in der DDR, wie es der Historiker Martin Sabrow formulierte, stets eine Metaerzählung, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen umfasste. Der Staat inszenierte sich als Erbe und Vollender aller fortschrittlichen Bewegungen. Um eine Traditionslinie vom Bauernkrieg zur DDR-Bodenreform behaupten zu können, griff man sogar auf ein völkisches Lied zurück, das bereits in der NS-Zeit gesungen wurde. Wir sind des Geiers schwarzer Haufen. Ursprünglich hatte es sich dabei um das Gedicht »Der arme Kunrat« von 1885 gehandelt. Fritz Sottke, der später als SS-Standartenführer Karriere machte, hatte es 1919 um die Zeilen »Geschlagen ziehen wir nach Haus, unsere Enkel fechten's besser aus« ergänzt und mit einer eingängigen Melodie unterlegt. Das Lied fand unter der aus dem Wandervogel hervorgegangenen bündischen Jugend und im Nationalsozialismus begeisterte Aufnahme. Die antiklerikale Forderung »Setzt aufs Klosterdach den roten Hahn« passte aber nicht nur zum Hitlerreich, sondern auch zur DDR. Florian Geyer, ein idealistischer Ritter und Kämpfer für die Bauern, erwies sich dabei als NS-tauglicher als der Theologe Münzer, dessen frühkommunistische Ideen der nationalsozialistischen Ideologie widersprach. Nach Geyer wurde nicht nur eine SS-Division benannt, sondern auch ein Regiment der DDR-Grenztruppen. Das Marschlied schmetterten Hitlerjungen und SS-Angehörige genauso wie später Mitglieder der DDR-Staatsjugend FDJ oder die Chöre der Nationalen Volksarmee. Nach dem Krieg erklärte die junge DDR die ostdeutsche Landbevölkerung nach dem Motto »Und ihr habt doch gesiegt« zu Erben der 1525 geschlagenen Bauernheere. Für die Arbeiter kreierte man den personifizierten Mythos um den KPD-Führer Ernst Thälmann, der 1944 von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Ihm widmete die staatliche Filmfirma DEFA 1954-1955 ein zweiteiliges Heldenepos, für dessen Geschichtsklitterungen sich Regisseur Kurt Metzig später entschuldigte. 1956 folgte das nicht minder aufwendig produzierte Historienepos Thomas Münzer, ein Film deutscher Geschichte. Es sollte die ländliche Bevölkerung vom neuen Staat überzeugen. Auch in diesem Film wurde die Geschichte zurechtgebogen. Im Unterschied zum thüringischen Bauernführer tat sich die DDR mit der Einordnung Martin Luthers schwer. Einerseits lag das Kernland der Reformation im Herzen Mitteldeutschlands. In der DDR fanden sich die wichtigen Lutherstätten. Allein die Wartburg lockte alljährlich Lutherbegeisterte aus aller Welt nach Eisenach. Lange bevor ein kommunistisches Manifest formuliert wurde, war die von Generation zu Generation weitergegebene Lutherbibel oft das einzige Buch der Familie. Von den 95 Thesen Luthers hatte jeder gehört. Die 12 Thesen Münzers kannten 1945 nur Historiker. Aber Luther galt als schwierig. Hatte er doch 1525 das berüchtigte Traktat »Auch wieder die räuberischen und mörderischen Rotten der anderen Bauern« veröffentlicht. Nun sollten aber gerade diese Bauern als Vorbilder der Landbewohner fungieren. Angesichts einer mehrheitlich evangelisch geprägten DDR-Bevölkerung konnte man zudem Luther nicht gänzlich verdammen. So wurde sein Beitrag zur Reformation zwar gewürdigt, aber gleichzeitig seine Haltung zu den Aufständischen kritisiert. Erst allmählich entdeckte die DDR an Luther positive Seiten. Seinen 500. Geburtstag beging man fast so pompös wie den 100. Todestag von Karl Marx. 1983 wurde gar zum Marx- und zum Lutherjahr erklärt. Staatschef Erich Honecker ließ sich als Schirmherr beider Großereignisse feiern. Anschaulich wird der Wandel im gewaltigen Bauernkriegspanorama auf dem Schlachtberg nahe Bad Frankenhausen in Thüringen. Schon von weitem ist der riesige Rundbau zu erkennen. Indem sich das 14 Meter hohe und 123 Meter lange Monumentalgemälde befindet, das die Besucher kreisförmig umgibt. Das 1976 von dem Leipziger Maler Werner Tübke begonnene Kunstwerk war als Würdigung der Aufständischen um Münzer geplant. 1987 vollendet, doch erst am 14. September 1989 anlässlich des 500. Geburtstags des Predigers offiziell eröffnet, entrollte sich ein staunenswertes Panorama der Reformation mit fast 3000 Einzelfiguren. Kurz darauf war auch die DDR Geschichte. Letzter Teil der Serie. Ob berühmt oder unbekannt, hier erzählen wir die spannendsten Agentenfälle der Geschichte. Furchtlose Igeldame. Ein Anführer der Resistance kann sich vor den Nazis maximal 6 Monate verstecken, so glauben im Zweiten Weltkrieg die Alliierten. Marie-Madeleine Fourcade schafft 31 Monate. Von Sophia Schülke. Zyankali-Kapseln in der Hand, Eisenstangen vor Augen und nichts zu rauchen. Soll in dieser Zelle mit den Gestapo-Schergen vor der Tür alles enden? Marie-Madeleine blickt durchs vergitterte Fenster hinaus in die Nacht und grübelt. Sie ist im Erdgeschoss der Kaserne Mioli in Aix-en-Provence eingesperrt und soll am Morgen verhört werden. Von einem Spezialisten, der schon auf dem Weg ist. Gerade erst ist die junge Frau und Mutter zweier Kinder aus Großbritannien zurückgekehrt, hat von den Alliierten neue Aufträge des britischen Geheimdienstes MI6. Doch in dieser Julinacht des Jahres 1944 war die Gestapo schneller. Schneller, aber nicht misstrauisch genug. Marie-Madeleine legt das Thürankali weg und Teile ihrer Kleider ab. Unter Schmerzen schafft sie es. Sie presst ihren zierlichen Körper durch die Eisenstäbe und entkommt. Heute ist ihr Name kaum bekannt, dabei war die Französin Marie-Madeleine Fourcard mit der Belgierin André de Jong eine der wenigen Frauen, die während des Zweiten Weltkriegs ein bedeutendes Widerstandsnetz anführten. Fourcards Allianz war eines der langlebigsten. Sie unterstützte die Landung der Alliierten in Nordafrika und der Normandie. Marie-Madeleine sprach mehrere Sprachen, liebte schnelle Autos, hatte 5 Kinder und konnte Flugzeuge fliegen. Zwischen 1940 und 1944 tarnte sie ihre Talente unter dem Decknamen Eagle. 1909 wird sie als Marie-Madeleine Bridoux geboren. Ihre Kindheit verbringt sie in Shanghai, wo der Vater arbeitet. Mit 10 kommt sie in Frankreich auf eine Schule für höhere Töchter. Pianistin will sie werden. Minderjährig heiratet sie Edouard Jean Méric, Sohn eines hohen französischen Militärs. Sie leben in Marokko, aber nach 2 Kindern hat sich das Paar entfremdet. 1936 trifft sie in Frankreich neben Charles de Gaulle auch Georges Loustonneau Lacaux, der enge Kontakte zum Militär hat. Als einstiger Offizier des Ersten Weltkriegs kennt er de Gaulle von der Militärhochschule und dient seit 1934 im Kabinett des Kriegsministers Philippe Pétain. Für beide beginnt der Widerstand 1940, als das Dritte Reich Paris besetzt und Pétain die unbesetzte Zone Frankreichs von Vichy aus regiert. Loustonneau Lacaux wird Generaldelegierter eines von Pétain gegründeten Veteranenverbands, nutzt aber seine Position, um das Widerstandsnetz Réseau Alliance zu gründen. Als er Marie-Madeleine als rechte Hand will, zweifelt sie. Sie sei zu jung und obendrein eine Frau. Ein Grund mehr, wer wird da schon misstrauisch? Ich werde alle geheimen Aufgaben Ihnen überstellen, antwortet er, wie sie sich später in ihrem Buch Noahs Arche erinnert. Beide werben ultrakonservative oder nationalistisch gesinnte Mitglieder der oberen und mittleren Schicht aus Militär und Wirtschaft an. Die Gruppe sammelt für de Gaulle und die Alliierten Informationen. Bald gibt es in ganz Frankreich Agenten. Im Herbst 1941 betreibt das Netzwerk 6 Sender, die heimlich nach London funken. Mitgehört es aus Regierungskreisen, Angaben über Truppen, Materialbewegungen, Verbindungsrouten und Standorte der Gestapo. Und Informationen über deutsche U-Boote, die Jagd auf britische Konvois machen. Die 3000 Agenten, davon ein Viertel Frauen, arbeiten effektiv. Sie sind gut vernetzt, tarnen ihre Botschaft mit Codes und sich selbst mit Tiernamen, sodass die Gestapo sie bald Noahs Arche nennt. Marie-Madeleine ist der Igel. Nachdem Loustonneau Lacaux 1941 gefangen wird, führt die schlanke Blonde das Widerstandsnetz mit Léon Adler Fayet als ihrem Vertreter weiter. Von ihr stammen auch erste Informationen über die Vergeltungswaffen, V1 und V2 der Deutschen. 1942, als die Alliierten die Landung in Nordafrika vorbereiten, organisiert sie die Flucht von General Henri Giraud in einem britischen U-Boot nach Algerien. Als die U-Boot-Mission Staub aufwirbelt und die französische Polizei Marie-Madeleine und einige Mitstreiter fasst, können sie noch fliehen. Doch 1943 erfährt sie bei einem Treffen in London von der Verhaftung Adlers und 150 verratener Mitglieder. Mehr als 300 Festnahmen lähmen die Allianz. Bald zählt das Netz nur noch einige hundert aktive Agenten. Am Ende sind mehr als 400 tot. Die Briten lassen Marie-Madeleine erst im Juli 1944 nach Frankreich zurück, wo sie prompt in den Fängen der Gestapo in der Kaserne Mioli landet. Aber sie schafft es nach Ostfrankreich und macht weiter. 2 Jahre nach dem Krieg trennt sie sich von ihrem Mann und heiratet Hubert Fourcade. Sie identifiziert ermordete Mitstreiter, organisiert deren Rückführung und materielle Hilfen. Als Präsidentin des Comité d'Action de la Résistance führt sie ab 1963 mehr als 50 Vereinigungen ehemaliger Widerstandskämpfer zusammen. 1968 veröffentlicht sie mit L'Arche de Noé ihre Erinnerungen. Sie unterstützt 1958 die Präsidentschaftskandidatur von Charles de Gaulle und 1987 die Anklage gegen den einstigen Gestapo-Chef von Lyon, Klaus Barbie, gegen den sie als Zeugin aussagt. Kurzzeitig ist sie Mitglied des Europäischen Parlaments. Zwar bekommt sie den Ehrenlegionorden verliehen, aber als de Gaulle 1038 Widerstandshelden auszeichnet, steht ihr Name nicht auf der Liste, die nur 6 Frauen zieren. Nach ihrem Tod 1989 wird für Marie-Madeleine Fourcade als erste Frau überhaupt eine Begräbnisfeier im Pariser Invalidendom abgehalten. Geschichte im Alltag. Bauchtanz. Bewegung mit Tiefe. Aus Ägypten und dem Nahen Osten hat er sich in die Welt verbreitet. Auch bei uns ist der orientalische Tanz beliebt, der mit den Frauen amerikanischer Soldaten ins Land kam. Von Jasmin Berousi-Rühl. Es war in Zeiten vor Corona, da packten tausende Frauen in Deutschland einmal in der Woche ihre Sporttaschen mit perlenbestickten Hüfttüchern und Schleiern, fuhren in die nächste Volkshochschule oder ein Studio und gaben sich dort bei ägyptisch-arabischer Tanzmusik dem Geheimnis orientalischer Schönheit hin. Der Bauchtanz oder orientalische Tanz ist längst Teil des deutschen Alltags geworden. Auf Arabisch heißt dieser erotische feminine Tanz Raqs Sharqi. Der französische Schriftsteller Gustave Flaubert beschreibt ihn im 19. Jahrhundert als Danse du ventre, also einen Tanz, in dem besonders Bauch und Hüften in Bewegung sind. Gepriesen wird er als ideale Gymnastik und einige haben sich darum bemüht, ihn als Sport anerkennen zu lassen. So gibt es nun den orientalischen Tanzsport. Kommerzielle Schulen bemühen sich um einheitliche Standards in der Ausbildung, um Lizenzierungen und Franchising. Die Bewegungen werden mit deutscher Gründlichkeit bis ins Kleinste zergliedert und wieder zusammengesetzt. Im Bauchtanz-Wettkämpfen, ursprünglich initiiert durch die ehemaligen Ostblockstaaten, konkurrieren Jahr für Jahr mehr Tänzerinnen um den Titel. Die 15. deutschen Meisterschaften, organisiert vom Deutschen Tanzverband TAF, brachten 2019 rund 400 Starts auf die Tanzfläche. In den USA hatte schon in den frühen 1970er Jahren ein Belly-Dance-Boom eingesetzt, ausgehend von libanesischen, türkischen, griechischen und ägyptischen Einwanderern. Es waren dann die Frauen der amerikanischen GIs, die den Tanz nach Deutschland mitbrachten. In den ehemaligen Besatzungszonen Deutschlands tanzten sie in Lokalen und der Funke sprang auf deutsche Frauen über, zuerst in Frankfurt, Heidelberg, Berlin, München. Die frühen deutschen Versionen, zuweilen breitbeinig und mit sichtbarem Achselhaar, hatten kaum Ähnlichkeit mit der Tanzkunst, wie sie seit den 1940er und 1950er Jahren von bis heute berühmten Tänzerinnen wie Samia Gamal in Ägypten und im Libanon praktiziert wurde. Auch die gedankliche Nähe zur Palästinenserfrage entspringt allein der Fantasie. Für die Araber ist der Tanz ein Import aus Ägypten und der Levante, den Ländern am östlichen Mittelmeer. Ende der 1980er Jahre versuchten manche Europäerinnen in den Kairoer Tanzclubs, den Rhythmen und Bewegungen auf den Grund zu gehen und nutzten ihre Erkenntnisse für den Unterricht. Auch ägyptische Spielfilme wurden als Lehrmaterial herangezogen. Sie zeigen seit den 1930er Jahren so gut wie immer Tänzerinnen. Doch wer nicht aus Ägypten oder der Levante stammt, für den ist nicht nur die Musik ungewohnt. Diese für den Betrachter so rätselhaften binnenkörperlichen Bewegungen, die aus der Mitte und der Tiefe des Körpers zu kommen scheinen und besonders Bauch und Becken in fortwährender Bewegung halten, mit ihrem Kreisen, Kippen, Rollen, Schieben, Flattern und Zittern, diese Bewegungen sind für die Mädchen in Ägypten ganz natürlich. Wie in den Tänzen im Sudan und Dschad ist im ägyptischen Bauchtanz in erster Linie der Körper selbst der Ort der Bewegung. Im Gegensatz zum Samba aber, dessen Hüftbewegungen aus den Beinen kommen, entsteht die Bewegung im ägyptischen Bauchtanz aus der Muskulatur des Beckens heraus. Es dauert eine Weile, bis es gelingt, diese Muskelpartien anzusprechen. Da diese Region des Körpers schambesetzt ist, wird sie zudem im Unterricht häufig nicht beachtet. Angefangen bei den Bildern der Orientalisten des 18. und 19. Jahrhunderts mit ihren lasziven Haremsdamen, hat es bis zur heutigen globalen Verbreitung des Bauchtanzes fast 250 Jahre gedauert. Und bis heute ist in Ägypten der fröhliche, offene Baladi von Balad-Land als eine Art urbanisierter Folklore produktiv. Doch ausgerechnet dort werden Tänzerinnen und tanzende Frauen drangsaliert und verfolgt. In die Zange genommen zwischen Islamisierung und der Staatsmacht unter Abdel Fattah al-Sisi werden sie der Anstiftung zu unmoralischen Handlungen angeklagt und nicht selten verurteilt. Nur registrierte Tänzerinnen dürfen vor Touristen und zu anderen Anlässen tanzen, wobei sie darauf achten müssen, keine Bewegungen zu machen, die die Zensurbehörde reizen könnte. Aber die ägyptischen Mädchen scheinen zu tanzen wie eh und je. Und sie tun das so, wie es dieser Tanz erfordert. Mit der Seele. Er diente lange genug. Prinz Philipp. Kurz vor seinem 100. Geburtstag ist der Ehemann von Queen Elisabeth II. Verstorben. In einer unvergleichlichen Mischung aus Hofnarr und Philosoph stand er mehr als 70 Jahre lang an der Seite der britischen Königin. Von Marika Schertl. Da war jene flapsige Bemerkung gegenüber einem englischen Landsmann, der zu Fuß Papua-Neuguinea durchquert hatte. Und Sie haben es also geschafft, nicht im Kochtopf zu landen? Oder der Lapsus bei der Begrüßung des Präsidenten von Nigeria, der in ein bodenlanges Nationalgewand gehüllt war. Sie sehen aus, als wollten Sie schon zu Bett gehen. Ebenso schräg der Rat beim Staatsbesuch an einen in China weilenden englischen Austauschstudenten. Wenn du länger hier bleibst, kriegst du noch Schlitzaugen. Ein wahrer Klopfer auch der ätzende Kommentar über seine Tochter und Pferdenärrin Anne. Alles, was nicht furzt und kein Heu frisst, interessiert sie nicht. Die verbalen Entgleisungen von Prinz Philipp, die weder vor der eigenen Familie noch vor Staatsoberhäuptern oder Untertanen Halt machten, sind legendär. Mit seinen ungenierten Spöttereien verdiente sich der Gatte von Queen Elisabeth Spitznamen wie Prinz Fettnäpfchen oder Herzog Risiko. Übel genommen hat man ihm die mitunter etwas ungehobelten Ausrutscher indes nie wirklich. Mit seinen zwischen Fauxpas und Perlen der Weisheit changierenden Sprüchen, mit seinem Spiel zwischen Hofnarr und scharfzüngigem Philosoph, zwischen Plumpheit und Scharfsinn hat der Duke of Edinburgh etliche Dekaden lang die Welt erheitert. Als er 2017 bekannt gab, nach 70 pflichterfüllten Jahren an der Seite der britischen Königin seine offiziellen Pflichten hinzuschmeißen und in Rente zu gehen, jammerten weltweit die Medien, sie hätten den lustigsten royalen Kommentator verloren. In diesem Juni wäre Philipp, der Scherzkeks der englischen Krone, stolze 100 Jahre alt geworden. Gut 60 Tage zuvor, am 9. April 2021, ist er auf Schloss Windsor friedlich eingeschlafen. Auch wenn man die hochgewachsene Gestalt des seit einer Weile herzkranken Duke schon länger nicht mehr öffentlich auftreten sah, blieb der politisch inkorrekte Prinz doch eine höchst beliebte Figur in Großbritannien. Als das royale Aussteigerpaar Harry und Meghan unlängst mit einem umstrittenen Interview im amerikanischen Fernsehen aufwartete, appellierten tausende empörte wie besorgte Briten an den US-Sender CBS, man möge doch die TV-Ausstrahlung aus Rücksicht auf den fragilen Gesundheitszustand des gerade im Privatspital daniederliegenden Opas Philipp verschieben. Dabei war die Liebe der Briten zu dem Prinzen mit teutonischen Wurzeln zuerst schwierig. Seine eher knorrige Art lässt sich vielleicht mit einem Blick auf seine Kindheit erklären. 1921 wurde er als Philipp von Griechenland und Dänemark auf Korfu geboren. Seine Mutter war die deutsche Prinzessin Alice von Battenberg, Urenkelin von Königin Victoria. Sein Vater, der deutschstämmige Andreas Prinz von Griechenland und Dänemark, Spross des Hauses Schleswig-Holstein, Sonderburg, Glücksburg. Als Philipps Onkel, König Konstantinos, bei einem Militärputsch vom Thron gejagt wurde und auch sein eigener Vater nur knapp einer Exekution entkam, wurde die Familie hastig per Schiff außer Landes verbracht. Der kleine Philipp angeblich in einer Orangenkiste. Man gelangte nach Frankreich, wo sich die Eltern schnell als dysfunktionales Team entpuppten. Den Vater zog es mitsamt seiner Geliebten nach Monaco, Mutter Alice blieb mit den 5 Kindern in Paris zurück. Sie glaubte auf einmal, mit Jesus verheiratet zu sein und geriet in eine von Sigmund Freud attestierte Schizophrenie. Sie flüchtete ins Kloster, gründete später einen eigenen Orden und legte lebenslang den Habit nicht mehr ab. Ihr Sohn Philipp wurde mit etwa 7 Jahren zu Verwandten abgeschoben und lebte in Palästen bei mehr oder weniger warmherzigen Familien. Laut Biograf erhielt er zwischen seinem 8. und 15. Lebensjahr nicht einmal Geburtstagskarten von seiner Mutter. Als er seine Eltern 1937 in Darmstadt endlich wiedersah, war der Anlass traurig. Seine Schwester Cecilia war mit ihrem Mann und 2 Söhnen mit einem Flugzeug abgestürzt. Die übrigen 3 Schwestern, auf die der junge Philipp traf, waren mit hochrangigen Nazis verheiratet. Womöglich war Philipps Ruppigkeit ein Produkt seiner elternlosen Jugend. Jedenfalls bezeugte er selbst schon 1942 in einem Brief an einen Verwandten: »Ich bin unhöflich und ungezogen und ich mache viele unpassende Bemerkungen, die andere Leute treffen, was mir im Nachhinein klar wird. Dann tut es mir immer leid und ich versuche, die Angelegenheit wieder in Ordnung zu bringen.« Ob es jene Mischung aus schroffer Freundlichkeit und Despektierlichkeit war, welche die damalige Thronfolgerin Elisabeth dazu brachte, für den deutschen Prinzen zu schwärmen? Überliefert ist, dass der Funke übersprang, als sich beide 1939 auf der Marinebasis in Dartmouth begegneten. Sie damals blutjunge 13, er erst 18. Louis Mountbatten, Philipps Onkel und Mentor, zog die Fäden. Elisabeth war hin und weg. Es entwickelte sich eine Brieffreundschaft, daraus wurde Liebe. Obwohl Elisabeths Mutter, die spätere Queen Mum, eher skeptisch war, »Der Hunne kommt mir nicht ins Haus«, setzte sich die Thronfolgerin durch. 1947 heirateten die beiden. Als 5 Jahre später während einer Afrikareise des Paares Elisabeths Vater König George starb, zementierte sich Philipps künftige Rolle. Immer hübsch 2 Schritte hinter der Königin herstapfen, keine eigene Meinung. Philipp gab brav seine Titel als Prinz von Griechenland und Dänemark ab. Mit dem Job als First Husband hatte er sich immer beschieden, anders als etwa der Prinzgemahl von Dänemark, Hendrik, der mit Beleidigtsein reagierte. Philipp hielt seinen Status bis zuletzt unfassbar stoisch aus, mit der berühmten Stiff Upper Lip ohne Jammern. Mehr als 22.000 offizielle Termine absolvierte er laut The Royal Watcher klaglos für die Firma. Wann er sich vielleicht mal für die Rolle in zweiter Reihe rächte? Höchstens mit den überlieferten Kosenamen für seine Gattin. Wer sonst durfte die Queen ungestraft Kohlkopf oder Würstchen nennen? Seine Ehefrau sei unfassbar tolerant, hat der Prinz einmal bekundet. Als Ladies' Man war er schließlich bekannt, wenngleich er die Königin nie mit öffentlichen Affären düpiert hat. Die Queen wiederum nannte ihn einmal ungewohnt gefühlvoll »Mein Fels«. Wenn Zankereien bekannt sind, dann höchstens um missratene Verwandte, zum Beispiel über den Ehezwist zwischen Prinz Charles, Lady Diana und der geliebten Camilla, wo Philipp laut Briefen von Di an den Dearest Paar eher auf Seiten der Schwiegertochter stand. Dann war da noch die Zehennuckel-Affäre von Sarah Fergie Ferguson, ehemals Frau von Sohn Prinz Andrew, die sich 1992 mit ihrem Finanzberater beim Liebesspiel im sonnigen Südfrankreich erwischen ließ. Philipp wollte der unliebsamen Anverwandten seither partout nicht mehr begegnen. Noch 2020 beim Winterurlaub der Royals auf Schloss Balmoral musste Fergie abreisen, bevor ihr Schwiegervater eintraf. Dabei war der auch nicht immer tadellos. Da war etwa jene Geschichte, als der Duke 1961 auf einer Indienreise bei einer Safari höchst selbst einen Tiger erschoss, sogar für eingefleischte Royalisten bis heute ein Skandal. Dann das Drama vor 2 Jahren, als Philipp beinahe eine junge Frau samt ihrem Kleinkind totfuhr. Der 97-Jährige gab unter öffentlichem Murren seinen Führerschein ab und entschuldigte sich. Wenig später wurde er papierlos am Steuer seines Range Rovers gesehen und wieder zeigten die Briten Nachsicht. Danach wurde er nicht mehr im Straßenverkehr gesichtet. Er lebte zuletzt hauptsächlich auf Schloss Windsor, fernab der Hektik des Buckingham-Palasts. Kolportiert wird, dass er dort mit seiner geliebten elektrischen, seit jeher auf alle Reisen mitgenommenen Bratpfanne mit Glasdeckel gerne selbst kochte, wenn der Chef Maitre in den Feierabend gegangen war. Mit Vorliebe Schellfisch, gebratene Leber oder Rührei mit Speck. Vielleicht war die deftige Kost ja das Rezept für Prinz Philipps beinahe 100-jähriges. Vielleicht aber auch sein deutsch-britischer Humor. Enkel Harry bescheinigte ihm kurz vor dem Begräbnis beides. Der Opa bleibe ihm als herausragender Grillmeister und als Scherzlegende im Gedächtnis. Historische Pleiten. Kuhjaus Kuh. Als Sternreporter Gerd Heidemann ein Manuskript angeboten bekommt, das Hitler geschrieben haben soll, glaubt er an die Story seines Lebens. Von Katharina Behmer. Die mit Tee und Asche künstlich gealterten Seiten erinnern an eine Schatzkarte, die für einen Kindergeburtstag gemacht wurde. Der Titel der lederne Klatte ist mit Kürzel FH statt AH für Adolf Hitler versehen. Doch der Sternjournalist Gerd Heidemann will an die Echtheit des Dokuments glauben. Will glauben, dass er das Tagebuch von Adolf Hitler vor sich hat. Was für eine Story! Vor allem, es soll noch mehr Dokumente geben. Der Journalist erhält den Kontakt zu einem Herrn Fischer, der verspricht 27 weitere Halbjahresschriften aus Hitlers Feder. Heidemann ahnt nicht, Herr Fischer heißt Konrad Kujau und hat die angeblichen Hitler-Tagebücher selbst geschrieben. Dabei ist Kujau kein Meisterfälscher. Die Tagebucheintragungen changieren zwischen Banalität und Verharmlosung. Oft geht es um die Verdauung des Führers. Trotzdem glaubt Heidemann, die Jahrhundertstory gefunden zu haben, obwohl die Geschichte immer abenteuerlicher wird. Die Bücher müssten erst aus der DDR geschmuggelt werden. Kujau hält Heidemann hin. Mal könne aus politischen Gründen nicht geliefert werden, mal trödele der Eilbote. Heidemann hat bald die Chefebene des Stern überzeugt, die Bücher zu kaufen und Exklusivauszüge zu drucken. Für 9,3 Millionen Mark. Dies geschieht am 28. April 1983. Tage später fliegt die Fälschung auf. Das Geld ist verloren und der gute Ruf des Magazins. Sie hörten Der Bauernkrieg. Deutschlands großer Volksaufstand. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont.